Und damit herzlich willkommen. Wir sind wieder da, weil Thomas strömt es. Läuft die Aufnahme? Ja, bei Thomas regnet es. Es regnet in Strömen. Das ist richtig, das ist nicht gut. Ja, bei uns ist blauer Himmel. Ich muss auf dem Balkon sitzen während der Aufnahme und über dem Balkon, das Dach reicht nicht. Also ich werde heute nass werden. Bei uns ist blauer Himmel. Ich kann leider nicht raus, denn ich habe hier mein Aufnahmestudio leider nicht so ganz kompakt hier rumstehen. Und kann mich nur nicht weiter bewegen. Thomas, kannst du mich gut verstehen? Ich kann mich gut verstehen. Kannst du mich gut verstehen? Ja. So, und dann wollen wir jetzt auch mal sagen, bei welcher Ausgabe wir sind. Wir sind bei Dropkick Drummer Nr. 77 schon. Zweimal die 7. Thomas, wie nennt man das, wenn in einem Titel zweimal eine 7 vorhanden ist? Eine Schnapszahl. Ja, das kann wohl richtig sein. Ja, das ist jede Zahl, also auch 555, Folge 555, die ja dann als nächstes kommt, wäre auch eine Schnapszahl. Ja, bis wir wieder zwei Siebenen in der Zahl haben, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Deshalb wollen wir das natürlich heute feiern. Thomas, hast du Geschenke mitgebracht? Nee, ich habe gehört, Thomas möchte die Anfangsmusik nochmal vorsingen. Ich bin noch ein bisschen, meine Stimme ist noch ein bisschen belastet von der Erkältung. Sonst würde ich das natürlich dann machen. Wie war es denn auf dem Konzert? Also, ich war ja auf zwei Konzerten seit der letzten Sendung. Das stimmt. Dem einen Konzert hast du mir was geschrieben, zu dem anderen hast du ja nichts gesagt. Ich dachte, da kommt vielleicht mal was, aber ne. Ich war ja am letzten Sonntag bei dem Konzert der Gruppe Pixies in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Und ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich jemals ein besseres Konzert besucht habe. Und mir fällt kein besseres ein. Also das war unglaublich gut. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es die 20-Jahresfeier des Albums Doolittle war, das ich damals 1989 auch auf Schallplatte mir gekauft habe, das ich mir dann später auch auf CD gekauft habe und das ich seit 20 Jahren auch immer wieder höre. Also da kenne ich wirklich jedes Stück und ganz genau. Und von daher war das sehr gut, denn die haben während des Konzertes auch tatsächlich die Platte so gefeiert, dass sie die vollständige Platte in der richtigen Reihenfolge gespielt haben. Das war schon mal super. Das Konzert fing ganz komisch an, weil die fingen mit unbekannteren Stücken an. Die kannte ich natürlich alle, weil ich kenne mit unbekannteren Stücken, die kenne ich natürlich alle. Mhm. Ja, für Leute, die halt nur die großen Hits und die bekannten Alben hören, weil die unbekannteren Stücke sind dann die nicht auf regulären Alben erschienen sind, sondern als B-Seiten auf Singles damals. Und die fingen halt tatsächlich an mit drei Stücken, die damals auf Singles aus dem Album Doolittle auf den B-Seiten erschienen sind. Und viele, die da so im Publikum waren, habe ich dann noch mitgekriegt, die wussten nicht so genau, was sind das denn für Lieder? Und haben sich dann gefragt, was ist das denn? Und dann kamen drei solche B-Seiten. Und dann kam auch erstmal eine ganz kleine Pause, da haben die sich da irgendwie auf der Bühne abgesprochen. Und da sagten einige schon, oh, das war ja ein kurzes Konzert und das ist ja komisch. Und da dachte ich schon, das wäre so, wie die das mal in England gemacht haben. In England haben die nämlich mal ein Konzert gespielt. Da haben die alle Lieder in alphabetischer Reihenfolge gespielt. Und am nächsten Tag, beim nächsten Konzert, haben sie dann quasi die Reihenfolge umgedreht. Also haben sie quasi bei Z angefangen und dann in umgekehrter Reihenfolge, aber da haben die das dann auch so gemacht, dass die zuerst die Zugaben gespielt haben und dann das Hauptprogramm. Und da fing also quasi dann nach 4 Stunden Zugaben, gab es erstmal eine Pause und dann ging es los mit dem Hauptprogramm. Also ich dachte, die hätten sowas gemacht, war aber nicht. Die haben in Wirklichkeit halt B-Seiten gespielt. Oh ja, dazu muss man noch sagen, dieses erste Stück von der Platte Doolittle mit dem Titel Die Baser ist von einem Film aus den 20er Jahren Der andalusische Hund beeinflusst. Da gibt es so Zeilen, I am un che Andalusien, ich bin der andalusische Hund, und Slicing, Slicing Up Eyeballs heißt es, glaube ich. Das heißt also quasi Augäpfel aufritzen oder aufschlitzen. Ja, dann will ich mich doch auch nochmal melden. Und aus diesem Film gab es, bevor das Konzert überhaupt losging, die hatten eine ganz tolle Videoleinwand hinten mit so mehreren Blöcken. Da gab es dann so 10 Minuten Ausschnitte, bevor es überhaupt losging, mit so einem Schlagzeug-Soundtrack. Das war ganz gut. Und dann ging es mit diesen B-Seiten los. Und als die Doolittle gespielt haben, und das war eigentlich dann das war wirklich ein Gesamtkunstwerk, weil die haben zu jedem Lied hinten auf der Leinwand ein spezielles Video dann gehabt, was gezeigt worden ist. Und das war sehr, sehr gut. Es war ein bisschen kurz, das Konzert. Also die haben 1,5 Stunden ungefähr gespielt. Die haben auch bestimmte große Hits, die die hatten, bewusst nicht gespielt, weil die sich halt auf dieses Doolittle-Album konzentrieren wollten. Also das war wirklich so ein Gesamtkunstwerk und das war großartig. Und das war aber ein Jammer, dass die Halle nicht ausverkauft war. Das war nicht schon, aber das ist, ich hoffe, dass die trotzdem nochmal irgendwann wieder nach Deutschland kommen. Also die haben ja in Deutschland, ne? Beispielsweise mit demselben Konzert, haben die ja, glaube ich, 4 oder 5 Konzerte hintereinander, weil die alle dann ausverkauft sind. Und dann müssen sie halt mehrfach spielen, aber in Deutschland ist das ein bisschen peinlich. Aber ja, das ist halt Deutschland. Deutschland hat nicht den besten Musikgeschmack, wenn es um so unbekanntere Gruppen geht. Ja, das lag natürlich auch mit an der Stadt. Also ich bin mir mal ziemlich sicher, wenn die beispielsweise in Hamburg oder Köln gespielt haben, hätten, dann wäre es da auf jeden Fall ausverkauft gewesen, weil Hamburg hat ja eine ganz gute so Independent-Indie-Rock-Historie und Köln ja auch. Köln ja, weil damals da diese Musikzeitung Specs herkam, die es ja heute wohl auch noch gibt. Naja, vielleicht hatte die nette Band oder die Leute, die das da managen, mit dem Konzert organisatorischen Gründen, ja, jetzt rede ich wieder totalen Quatsch, nicht so viel Ahnung davon. Ja, weiß ich nicht, weshalb sie das dann in Frankfurt gemacht haben. Vielleicht einfach nur auch aus reiselogistischen Gründen, weil Frankfurt hat ja den großen Flughafen, vielleicht, ich weiß nicht, ob das das erste Konzert in Europa war, dass sie irgendwie aus den USA rüberfliegen mussten und dann war es das Günstige, weil Frankfurt halt den Flughafen hat, da was zu machen, ich weiß es nicht. Naja, ob sich das noch immer mehr lohnt, als wenn man in Köln ausverkauft ist und Frankfurt halt weniger reisen muss, aber dafür nicht ausverkauft, man weiß es nicht, aber lassen wir das doch mal so offen. Du warst noch bei einem anderen Konzert, was also mich... Also die haben sich sicherlich auch gedacht, dass sie in Frankfurt auch ausverkauft sind, da haben sie sicherlich nicht gerechnet. Ja, ich war dann vorgestern noch auf einem anderen Konzert. Was machst du? Demolierst du da wieder, Thomas? Ich hole nur einen Teller raus, weil ich so ein komisches Gefäck... Ich hole einen Teller raus. Nur einen. Ja, einen Teller. Und dabei demolierst du die Hand dann auch noch eben? Nee, weil der stand unter einem anderen größeren Teller und den musste ich dann erst hochheben. Das klang nach ein paar mehr Tellern, aber egal. Ja, du warst doch bei einem anderen Konzert, das interessiert mich noch ein Stückchen mehr. Thomas, wo warst du denn noch? Ich war vorgestern noch bei der Gruppe Porcupine Tree. Dafür musste ich nicht reisen. Das Konzert war in Hannover im Kapitol. Das ist ein etwas kleinerer Laden als der Laden, wo das Dixies-Konzert war. Ist aber ein ganz schöner Laden und ist halt gut erreichbar von hier aus. Auch da fahre ich, weiß ich nicht, Straßenbahn mit einmal umsteigen. Also so in 20 Minuten kann man da ganz gut hinkommen. Und das ist ganz gut. Ausverkauft? Ja. Du wolltest das fragen? Ausverkauft? Ich vermute ja. Also in der Zeitung stand 1500 Leute. Und der Laden war wirklich rappelvoll. Der hat unten so einen Saal und dann hat er oben noch so einen Balkon, wo man auch stehen kann. Und das war wirklich an allen Ecken und Enden voll. Das war ehrlich gesagt auch ein bisschen unangenehm, weil es war dann sehr schlechte Luft, war sehr heiß und stickig da drin. Und ich habe mich dann öfter mal ein bisschen weiter nach hinten gestellt, weil da gibt es vor diesem Saal im Prinzip so einen Bereich, wo die Luft dann ein bisschen besser ist, wo du aber trotzdem dann noch so durch diese Öffnungen gut auf die Bühne gucken kannst. Man kann halt nur nicht alles von der Videoleinwand sehen. Ja, wie war es denn insgesamt so? Interessanterweise hat auch Porcupine Tree das Album The Incident im ersten Teil des Konzertes vollständig gespielt. Mhm. Also war das fast so ein bisschen wie mit Pixies Doolittle. Man sollte vielleicht noch sagen, zur Vorgruppe. Die Vorgruppe war eine einzelne Person. Da gab es einen Gitarristen, Robert Fripp, der ist für eine ältere, sehr bekannte, unter Musiker oder unter Experten sehr bekannten Gruppe King Crimson, da war der damals der Gitarrist. Das ist heute ein älterer Mann, der kam da auf die Bühne, hat sich verbeugt, hat sich hingesetzt, hatte da eine Gitarre und irgendwelche Gerätschaften, die an der Gitarre angeschlossen war, und hat dann eine halbe Stunde irgendwie komische Geräusche mit der Gitarre produziert. produziert. Also das war schon sehr, sehr eigentümlich. Komische, was heißt denn komische Geräusche mit der Gitarre? Also das waren auch keine Lieder, also es gab auch keinen Gesang und es gab auch irgendwie keine Pausen dazwischen, sondern das ging wirklich eine halbe Stunde durch. Ja, dann, wenn man will. Also für mich war das nichts. Also das war so sehr ruhig, das war so Ambient-Musik oder wie man das heutzutage nennt. Der Mann ist ja nun eine Legende, deshalb darf man wohl wahrscheinlich nicht zu viel gegen ihn sagen, aber das hätte ich nicht haben müssen, zumal ich ja am nächsten Tag auch arbeiten musste und eigentlich wäre es mir dann lieber gewesen, wenn das Hauptkonzert nicht erst um 9, sondern um 8 dann losgegangen wäre. Ja, das Hauptkonzert von Porcupine Tree, die haben auch eine Videoleinwand hinten gehabt, haben auch einiges so an Videos gespielt, nicht so aufwendig und so gut durchkomponiert wie bei den Pixies. Ja, grundsätzlich, The Incident kannte ich ja, die anderen Sachen kannte ich nicht. Es war für mich relativ ähnlich, das war gut, hat mich aber nicht begeistert. Also ich habe heute auch die Kritik in der Hatz gelesen und da fand ich den Schlusssatz ganz gut in der Hatz, weil das traf das auch genau, was ich hatte. Irgendwie stand da so sinngemäß drin, dass das Musik ist, die einem zwar Respekt einflößt, durch die man aber nicht in Begeisterungsstürme gerät. Mhm. Also das muss ich ganz klar sagen. Das mag vielleicht auch mit dem großartigen Pixies-Konzert zu tun haben, aber Porcupine Tree war im Vergleich dazu gut, aber nicht herausragend. Also wenn die jetzt nächstes Jahr wiederkommen würden, würde ich mir das, glaube ich, sparen, weil dann sage ich, das einmal gesehen, das ist gut, aber das reicht dann auch. Gut, dann wollen wir jetzt nochmal zu der aktuell noch neuesten Simpsons-Folge in Englisch hinüberwechseln, Folge 3 der 21. Staffel. Hervorragende Folge. Ja, sehr interessant. Beste Simpsons-Folge bisher. Ja, spielte sich da eigentlich genau das ab, was sich jetzt in Deutschland abspielte. Die UFC kommt nach Springfield. Über UFC wurde natürlich nicht gesagt. Ultimate Knocking, Punching und irgendwas Championship, irgendwie so hieß es. Genau, irgendwas mit UCC oder so. Genau, und Homer und Bart sind erstmal total überzeugt natürlich, viele Leute gehen dahin. Aber es gibt dann natürlich auch wieder Leute, die dagegen sind, dazu gehört dann Marge und die holt dann mal ein paar Eltern zusammen, zum Beispiel von Milhouse, die Mutter, und die kämpfen jetzt gegen das Konzept, wie wir das in Deutschland ja hatten mit den Politikern. Ja. Thomas, übernimm mich mal. Und das war übrigens sehr gut, als sie das gezeigt haben, wie Bart und Homer da im Publikum sind und dann der Kampf da vorne ist und auf einmal kriegen sie da die Blutspritze ab. Mhm. Das fand ich sehr witzig. Weil das sind ja so die typischen Klischees, die Leute benutzen, die sagen, dass der Sport barbarisch wäre. Ja, da würde mich nochmal interessieren, wie die Zeichner und Macher dazu stehen zu dem Sport. Ja, das weiß ich auch nicht. Also das war ja teilweise auch durchaus kritisch. Das stimmt. Wie jetzt das Ende, das Ende war nicht wirklich auflösend jetzt. Nein, die standen halt Bart und Lisa sich in dem Oktagon gegenüber, ob das jetzt am Ende noch kritisch war oder nicht. Hatte sich nicht so wirklich aufgelöst. Weiß es auch nicht, aber die UFC an sich, so durch den Manager dieser Liga und die Kämpfer, die ist eher ein bisschen schlecht weggekommen, fand ich. Aber ich glaube, die Stimme von Chuck Liddell war wirklich die Originalstimme. Also der hat, glaube ich, der hat ja auch schon mal Bret Hart mitgemacht und in die Originalstimme, und das ist ja für Künstler und Sportler wohl eine Auszeichnung, wenn die bei den Simpsons kommen, und dann sprechen die meistens ihre Figuren auch selber. Und dann weiß ich nicht, ob Chuck Liddell, wenn er, also da gab es ja nur diese eine Szene, wo Bart sich ein Autogramm geholt hat und wo er dann gesagt hat, $25, und ich glaube, das war Chuck Liddell selber, und wenn er da seinen Part selber spricht, weiß ich nicht, ob Simpsons dann wirklich kritisch dem gegenüber ist, ob er dann mitmachen würde oder nicht. Kann ich nicht so genau sagen. Es spielt aber eigentlich auch keine Rolle. War eine super unterhaltsame Folge. Sag mal, wie es weitergeht. Marc, du wolltest gerade erzählen. Matsch holt dann so ein paar Leute, die gegen den Sport protestieren. Ja, und die stellen sich dann an einem Abend, wo es dann losgehen soll, davor mit ihren Plakaten, wollen protestieren, merken aber, dass das nicht so wirklich was bringt. Homer und Bart fliehen da dann auch in die Arena rein. Und Marge geht dann auch einfach mal todesmutig in die Halle rein und geht in den Oktagon und meint, dass das doch aufhören sollte. Und der Präsident, sag ich mal, von UCC war es ja, glaube ich. Ja, so ähnlich, ist ja egal. Ja, meldet sich dann halt über den, meldet sich dann über diesen Bildschirm und letztlich läuft das dann auf den Kampf zwischen Marge und diesem Präsidenten der Liga aus. Und das ist ganz interessant. Da gibt es zwei Vorbilder für diese Situation. Und zwar gab ja eine Zeit diese Promotion Affliction, die aber kein Geld verdient hat und am Ende aufgeben musste. Und die hatten auch einen Präsident, der sah diesen Präsidenten in der Simpsons-Rolle ähnlicher als der eigentliche Präsident der UFC. Weil der halt auch so mit Brille und so sah der auch aus. Und der hat mal den, also der Präsident von Affliction hat mal den Präsidenten der UFC zu einem Kampf aufgefordert. Das war so ähnlich wie damals im Wrestling, als Eric Bischoff Vince McMahon zum Kampf aufgefordert hat. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob das zum Vorbild ist. Oder Dana White, der ja der Präsident der UFC ist, der hat ja mal Tito Ortiz als Kämpfer, als er sich mit ihm verkracht hat, zu einem Boxkampf herausgefordert. Und den hat er ja auch angenommen. Und da gibt es ja auch eine lange Dokumentation drüber. Nur im letzten Moment hat Tito Ortiz dann halt gesagt, nee, ich kämpfe doch nicht. Und ich glaube, das war so ein bisschen angespielt, weshalb jetzt da dieser Präsident Marge Simpson herausfordert. Tja, man weiß es nicht. Es sieht auch, also man... Man weiß es schon, ich weiß es ja. Ja, man weiß es nicht genau. Man merkt auf jeden Fall, dass die Macher sich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt haben und... eine Sache, weshalb Simpsons so berühmt und so erfolgreich ist, ist ja auf jeden Fall, dass sie immer mit der Zeit mitgehen. Ja, und Schreiber, die nehmen sich, die haben ja ziemlich viel Zeit, geht ja in so eine Folge rein. Ich nehme an, dass das bei den anderen Themen auch so ist, dass die sich wirklich da relativ intensiv mit auseinandersetzen. Ja, was ja auch nicht gerade schlecht ist. Ja, das macht gerade eine der Qualitäten der Simpsons. Genau, und vor allem auch über die Jahre ist ja und vor allem auch, dass es immer mit der Zeit geht, also dass immer aktuelle Themen mit eingearbeitet werden. Genau. So, sag mal, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt hat der Mensch Marge herausgefordert, kommt zum Kampf? Ja, Roy Thomas, erzähl du doch mal weiter. Ja, erzähl du doch mal. Jetzt Marge geht dann ins Trainingslager. Ja, erzähl mal ruhig weiter, du. Wieso, weißt du nicht mal, was passiert ist? Ich muss jetzt gerade mal so ein Hörnchen essen. Ja, ich muss hier gerade mal den Tee trinken. Also Marge, Homer und Bart machen sich natürlich Sorgen und Marge fängt jetzt an zu trainieren und die denken mal erstmal, naja, macht da irgendwie so Ballettübungen. Dann sagen aber Homer und Bart, nee, da muss schon ein echtes Kampftraining und dann fängt sie an mit dem Kampftraining und dann macht sie bei diesem, wie heißt dieser Boxer? Dieser Boxer, der immer wieder bei den Simpsons auftaucht, dieser Tatum, der quasi so eine Art Mike Tyson im Imitat ist, bei dem geht sie ins Training, dann geht sie noch irgendwie bei so einem Judo-Menschen ins Training und ich weiß nicht, ob da noch viele Sachen sind, jedenfalls sie trainiert und dann irgendwann kommt es zwischendurch kommt es noch zu so ein bisschen sag ich mal Geplänkel zwischen ihr und dem Präsidenten, aber am Ende kommt es dann zum großen Kampf zwischen Marge Simpson und diesem Präsidenten, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name war. Ich auch nicht. Und wie der Kampf ausgegangen ist, das darfst du erzählen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ich weiß das nicht mehr. Marge Simpson hat gewonnen. Ja, sie lag erst am Boden, ist dann wieder aufgestanden und ist ihm dann irgendwie mit so einem Art Running Elbow entgegengesprungen, meine ich. Genau, sie hatte so einen Flying Elbow. Genau. Und mit dem hat sie dann gewonnen. Ja, auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Folge, vor allem wenn man sich mit dem Sport mehr oder weniger ein bisschen auseinandersetzt. Genau, dann waren alle weg nachher vom Publikum und dann kam noch das, was du vorhin erzählt hast. Dann steigen Bart und Lisa ins Oktagon. Dann war Bart im Käfig und hat Lisa aufgefordert, jetzt endgültig die Streitigkeiten der letzten Jahre ein für alle Mal in einem Kampf zu regeln. Und dann war quasi die Folge zu Ende. Den Kampf hat man dann nicht mehr gesehen. Also ich schätze mal, in der nächsten Folge wird ja Lisa dann wohl einen gebrochenen Arm haben, ne? Man weiß es nicht. Oder andersrum. Schön fand ich auch das kleine Detail. Bei der UFC kämpft man ja in einem Oktagon. Das heißt in einem Käfig mit 8 Ecken. Und hier war das ein Septagon oder irgendwie so haben sie es genannt. Also der andere Käfig mit 7 Ecken. Ja, fand das fand ich auch gut. Ja. Also das sind immer so die schönen kleinen Details bei den Simpsons. Ja, also die 21. Staffel noch immer sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, die Folgenqualität, die steigert sich. Also ich fand die zweite Folge dann auch sehr gut, besser als die erste wiederum. Die dritte ist jetzt schon wieder besser. Also jetzt bin ich sehr gespannt auf die vierte Folge. Ich überlege gerade, die zweite war das mit Krabbabbel, ne? Genau. Ja, das weiß ich dann noch. Die war auch gut. Die war sehr gut, ja. Mensch, diese Teile schmecken ganz gut. Was? Was ist gut? Diese Teile. Ich habe so, weiß ich gar nicht, Mandelhörnchen oder irgendwie sowas. Das habe ich heute beim Marktkauf gekauft. Tja, ich habe wieder nichts bekommen. Ich sitze hier mit einer Tasse Tee und das war's. Wahrscheinlich haben sie dir gesagt, du kannst ja mit zum Geburtstag gehen, da gibt's Kuchen. Ja, super. Ich muss mal gucken, ob ich mir eine Pizza bestelle. Hier per Lieferdienst. Live in Dropkick Drama bestelle ich mir dann gleich eine Pizza. Nee, um diese Zeit gibt's noch keine Pizza. Kannst du heute Abend essen. Ja. Jo, dann hätten wir das Thema. Ist du Samstagabend denn warm? Was? Ist du Samstagabend warm? Manchmal ja, manchmal nein. Das ist verschieden. Okay. Kommt drauf an, manchmal so noch Reste vom Mittagessen halt. So. Ja. Oder mal schnell eine Pizza in den Ofen, das ist auch immer gut. Gab's denn eigentlich auch Wrestling diese Woche? Ja, Wrestling diese Woche gab es auch und darüber wollen wir jetzt eigentlich auch nochmal sprechen. Über was? Du hast noch gar keinen Inhalt, das hat jetzt gesagt. Über was? Nicht diese Sendung genau. Ja, wir wollen die WWE-Woche im Schnelldurchgang mehr oder weniger zusammenfassen, also Raw und SmackDown. Ja. Plus News, wenn dir welche einfallen. Ja, und News, dann wollen wir ganz kurz den Tod von Lou Albano ansprechen. Ja. Sonst war die nächsten keine wirklichen wichtigen. Shane McMahon ist abgetreten. Linda McMahon ist abgetreten, hat sie, du meinst. Shane McMahon ist abgetreten. Als was? Als Co-Office, ich weiß nicht was, von WWE. Und was macht er stattdessen? Gar nichts. Das heißt, der macht jetzt gar nichts mehr in der WWE, oder wie? Nein, der ist von der WWE jetzt halt abgetreten. Der sitzt halt jetzt nicht mehr mit im Büro und wird die WWE denn auch nicht nach Vince weiterleiten. Also, der ist weg vom Fenster. Ja, naja, und... Ja, wo hast du das gelesen? Bei Moonsault oder was? Moonsault Wrestling Revolution stand überall. Steht jetzt auf Figure 4 Weekly, glaube ich, auch als Schlagzeile. Auf jeden Fall vorher noch. Ob Stephanie McMahon und Triple H ihn rausgemobbt haben, damit sie später, wenn Vince abtreten, alleine die WWE führen können? Man weiß es nicht. Da muss ich auch mal gucken. Ich weiß, dass heute bei dem Podcast zwei neue Wrestling Observer kamen, was eigentlich für einen Tag, dass da zweimal Wrestling Observer kommt, ungewöhnlich ist. Aber ich habe die noch nicht beide gehört. Ich habe die zwar runtergeladen und auf den iPod synchronisiert, aber noch nicht gehört. Mhm. Naja, und dann wollen wir uns größtenteils der Sendung TNA mal sogar zuwenden, wahrhaftig. Denn es gab eine 3 Stunden Super TNA Impact Ausgabe, wie sie genannt wurde. Genau, und am Sonntag ist ja quasi Bound for Glory. Und das wollen wir natürlich auch noch. Versucht so zum WrestleMania von TNA aufzubauen. Ja, und Bound for Glory wollen wir danach natürlich auch noch tippen. Jetzt wenden wir uns aber erstmal der WWE-Woche zu und beginnen damit. Glory-Tipps geschickt? Was? Hat Chris Bound for Glory-Tipps geschickt? Nee, Chris hat mir schon seit einiger Zeit nichts mehr geschickt. Muss ihm mal eine E-Mail schreiben, wenn wir tippen, dass sie ihm vorher sagt, dass er auch Tipps schickt. Das werde ich beim nächsten. Dann immer noch ein bisschen interessanter. Ich sehe hier gerade auf Wrestling Revolution, hier stehen auch was zu Shane McMahon, das öffne ich gerade mal. Ja, lest mal vor, weil das interessiert mich. Wie bereits berichtet, tritt Shane McMahon zum 1. Januar 2010 als Vice President der WWE zurück. Inzwischen meldete sich der Sohn des WWE-Chairmans in einer Abschiedsmitteilung auf WWE.com zu Wort. Shane hat zwar nie über eine andere Zukunft als wie bei WWE nachgedacht, doch oft kommt es im Leben unerwartet anders und so beschrieb er die Entscheidung als schwersten Schritt seines Lebens. Dennoch ist die Zeit gekommen, um nun weiter fortzufahren. Zuerst sprach Shane einen Dank für seinen Vater für die hervorragende Zusammenarbeit mit ihm aus. Schließlich ermöglichte er ihm, ein Teil von WWE sein zu können. Shane zeigte sich sehr stolz, aus der vierten Generation zu stammen und dankte für die Zusammenarbeit mit der gesamten WWE-Familie. Ein weiteres Dankeschön ging an die WWE-Superstars, welche aus seiner Sicht für den Erfolg verantwortlich sind und auch Respekt für die physisch sowie persönlich erbrachten Opfer der Stars zollte. Schließlich konnte Shane dann keine richtigen Wörter finden, um seine ganze Dankbarkeit für die WWE-Fans auszudrücken, welche die Firma in guten sowie auch in schlechten Zeiten unterstützten. Shane ist tief dankbar, Fans vor den Kameras sowie auch hinter den Kulissen unterhalten zu haben und beendete seine Rede mit den Sätzen: Ihr seid die größten Fans der Welt. Ich werde das Business ewig lieben und für immer ein Fan bleiben. Shane McMahon. Das ist ja interessant. Na, da wird es ja einige Spekulationen geben, was das zu bedeuten hat. Das ist richtig. Ich hätte jetzt sonst erwartet, dass er vielleicht zurücktritt, weil seine Mutter ja für diesen Senat kandidiert. Dass er da vielleicht bei ihrem Wahlkampf mit unterstützt. Ja, die müssen jetzt irgendwo überall kandidieren, ne? Die Linda McMahon da und Jerry Lawler hat ja jetzt bei Rawdys nette T-Shirt getragen. Lawler for Major. For Mayor? Ja. Bürgermeister. Entschuldigung. Aber es heißt wohl, dass er keine Chance bei der Wahl hat und die ist ja jetzt wohl am Sonntag und ich schätze, dann ist auch damit vorbei. Tja. Wir wollen beginnen bei Raw. Vom 12.10.2009 aus dem Concessor Fieldhouse aus Indianapolis, Indiana. Hast du Raw gesehen oder hast du die Berichte gelesen? Ich habe Raw wahrhaftig gesehen. Oh, das ist interessant. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Ich habe die Berichte gelesen, habe mir die Fotos auf WWE.com angeguckt und habe mir dann die Wrestling Observer Show dazu angehört. Ja, es beginnt mit Triple H, der rauskommt als die Ex angekündigt. Allerdings ist er allein, denn Shawn Michaels, irgendwie ist wohl eine Tochter von ihm krank. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Ich könnte mir das aber gut vorstellen, sodass der die ganze Sendung als Pappfigur dargestellt wurde und über einen Anrufbeantworter laut gestellt hat, gesprochen hat. So hier auch am Anfang. Triple H hat ihn dann erstmal angerufen. Dann kam so eine nette Mailbox, wo dann dieses, sein Theme-Musik Sexy Boy mit neuen Texten von ihm selber gesungen unterlegt wurde. Das ist schon mal ganz nett gemacht. Ja, am Ende kamen dann Chris Jericho und Big Show raus und dann ging es halt darum, dass Chris Jericho ja das Teamoberhaupt von dem Teamleiter, der Teamcaptain von Team genau, SmackDown. Teamcaptain von Team SmackDown ist und er meinte dann, dass er Big Show doch auch gerne bei sich hätte. Aber dann haben die beiden sich so ein bisschen zerstritten, haben dann sich so ein bisschen geärgert mit dem, was sie in den letzten Wochen so, was da so passiert ist. Von wegen Chris Jericho wurde von Buck Barker fertig gemacht, Big Show von Shaquille O'Neal und so weiter und so fort. Und letztlich hat Big Show wollte, glaube ich, auch lieber bei Raw sein. Ja, letztlich hat Big Show dann zu Triple H gesagt, Chris Jericho, nee, ich möchte wohl doch lieber zu Raw. Und Triple H meinte, super, Big Show hat sich entschieden, zu Raw zu kommen, aber leider ist kein Platz mehr im Team frei. Ja, letztlich musste Big Show dann gegen Chris Jericho einen Kampf bestreiten, um diesen Platz zu bekommen. Weil es ein bisschen doof war, weil Chris Jericho hätte gewinnen können und wäre natürlich dann trotzdem nicht in dem Team. Bisschen komisch auf jeden Fall, dieses Match war nicht wirklich ein Match. Big Show wollte seinerseits Y2J dann auch immer so ein bisschen fertig machen, sich dann andererseits auch immer wieder drum gekümmert, ob ihm es dann gut geht und dann Ende hat Big Show dann durch Countout gegen Chris Jericho gewonnen und sicherte sich somit den Platz bei Team Raw für Bragging Rights. Ja. Das war wohl mehr Storyline dann wirklich als Kampf, ne? Ja, ich erwähne jetzt nicht diese ganzen Promos, wir gehen einfach mal schnell die Kämpfe durch. Ja, nur die wichtigsten Promos. Nee. Also, Cena und Orton kannst du erwähnen, wenn da was kam. Natürlich. Das ist ja der Main Event für den nächsten WWE Divas Championship Match. Jillian Hall besiegte Mickie James mit den Füßen auf dem Ringseil nach einer Powerbomb von der Ecke. Ein schreckliches Match. Das muss auch, das Finish muss furchtbar daneben gewesen sein, ne? Ne, hier nicht. Also die Powerbomb war noch ganz nett. Titelwechsel Jillian Hall Champion. Dann kam weißt du, warum Mickie James den Titel verloren hat? Ja, da habe ich dann auch erstmal so ein bisschen gelacht und dachte, ist nicht wahr. Wegen, also zum einen, weil sie nicht mehr die Sachen erreicht, die sie mal erreicht hat, in Sachen athletischer Form im Ring. Na gut, da kann ich zustimmen. Zum anderen, weil sie wohl zu dick wäre. Das ist ja albern. Da muss ich dann lachen. Die ist doch nicht zu dick. Die ist normal. Also die ist auch eine der wenigen neben dieser Natalia Knight hat, die halbwegs vernünftig aussieht. Genau, tja, und da sieht man mal, was mit einem passiert, wenn man die Spindeldür ist bei der WWE. Ja. Ja, Jillian Hall, neue Woman Championess, wollte dann singen, Paparazzi von Lady Gaga, übrigens auch ein schreckliches Lied. Lady Gaga war auch da? Nee, Jillian Hall auch ganz schrecklich. Aber die wurde dann, ich glaube, von Nancy O'Dell war es, unterbrochen und die hat dann eine reingeholt, die jetzt durch diesen Divas Trade zu Raw geschickt wurde, nämlich Melina, und die hat Jillian Hall dann ziemlich schnell besiegt und das war ganz schrecklich, weil... Ich bin nicht, was Melina vorhatte, habe ich gelesen, das hat irgendwie nicht geklappt und dann ist ja Melina wohl der Jillian Hall zugeflüstert, dass sie rauskicken soll und dass sie dann noch irgendwie einen anderen Move macht, ne? Ja, letztlich sind dann beide Moves so ein bisschen daneben gegangen. Also der erste war ganz schrecklich. Da wollte Melina mehr oder weniger Jillian Hall mit ihrem Bein so runterdrücken, nur dass Jillian Hall sich viel zu früh fallen gelassen hat. Beim anderen, ich glaube, das war auch in diesem Match, wollte sie dann... das war mit Maria vorher. Mit Mickie James vorher, da hat Jillian Hall aber auch falsch reagiert, mit den Haaren so runterziehen und also alles ganz schrecklich gewesen. Diese Divas Action, Melina besiegte Jillian Hall nach ihrem neuen Finish Move. Wie heißt denn der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann vorbei. Zum Glück. Neue Divas Championess, Melina. Also, das ist gut. Also, wenigstens haben wir die Woche bei TNA noch einen guten Frauenkampf gesehen. Mhm. Aber dann später zu. Mhm. Bist du noch da? Mhm. Okay, weil es gerade geknackt hat in der Leitung. Nee, ich denke, das war ich. Ich habe hier gerade was gegessen. So, mach mal. Ach du, ich dachte, du hast nichts zu essen. Ich habe mir gerade was zu knabbern geholt. So mehr oder weniger. Also. Naja. Was denn? Cornflakes. Ja, da sagt er nichts mehr. Nichts Besseres gefunden. Das ist auch nicht so gesund, ist auch viel Zucker drin. Ja, also die Dinger hier sind mit Zucker übersät, aber wenn es nichts anderes gibt. Ihr habt überhaupt keine Kekse und nicht zu Hause, dass du beim Tee mal einen Keks essen kannst oder so? Nee, wir haben keinen Keks, wir haben nicht mal mehr Chips. Ja, die sind auch nicht gesund. Nee, aber naja, Kekse sind nun auch nicht gerade so gesund, ne? Kann man ausnahmsweise mal dann abends vom Fernsehen. Ja. Naja, ist ja egal. Dann ess mal deine Cornflakes und erzähl mal, was kam denn nach dem komischen Frauenkampf? Ein Bragging Rights Qualifying Match. Jack Swagger besiegte MVP nach der Gut Wrench Powerbomb nach gefühlten 2 Minuten. Und es waren auch ungefähr 2 Minuten. Also, MVP sah hier total schlecht aus. Jack Swagger, naja, also es war 2 Minuten. Es war nicht viel, es war ganz wenig. Also ich muss jetzt mal Folgendes sagen. Also erstens haben die ja Woche dann die Regeln für das für dieses Tag-Team-Match bei Bragging Rights geändert, weil als sie das erste Mal angekündigt haben, da haben die ja noch gesagt, die Sieger aus den Kämpfen während des Pay-Per-Views, die werden am Ende alle nochmal ein zweites Mal kämpfen und dann gegeneinander kämpfen. Die haben sie wahrscheinlich selber auch gemerkt, ach, das funktioniert ja nicht, vor allen Dingen, wenn John Cena und Randy Orton dann 1 Stunde kämpfen und danach nochmal im Tag-Team kämpfen müssen, das passt ja alles nicht. Und dann haben sie diese Woche die Regeln geändert und haben quasi alle Leute, die nicht ganz oben sind, sind jetzt irgendwie in diesem Tag-Team-Kampf, was aber den Titel quasi für den Pay-Per-View-Gipfel gibt, involviert. Weil die Titelträger, die sind ja alle in Titelkämpfen und Miz und Morrison zum Beispiel, die sind ja auch in Titelkämpfen, die eigentlich sonst auch hier in solche Matches rein müssten. Das heißt, jetzt sind bei sowohl diese Woche bei Raw als auch diese Woche bei SmackDown lauter diese albernen Qualifying-Matches, die dann auch alle, weil es so viele sind, so kurz sind, dass die Leute, die gewinnen, dabei überhaupt nicht irgendwie positiv dargestellt werden können. Und nee, vor allem störten die ein bisschen, weil es waren halt alles nicht gerade die größten Leute. Nee. Es waren halt alles diese Mitkader. Also ich kann mir auch bald nicht vorstellen, dass das bei Bragging Rights wirklich in den Main Event kommt, weil das sind ja jetzt alles mit Underkader, Midkader und dass die da dann so ein tolles Match hinbekommen, naja, ich weiß ja nicht. Ich bin mal gespannt, ob das der Main Event beim Pay-Per-View wird oder ob das irgendwann zwischendrin kommt. Ich denke mal fast eher mittendrin. So, es folgte nach dem ersten Bragging Rights Qualifying Match noch ein Bragging Rights Qualifying Match. Kofi Kingston besiegte Evan Bourne nach dem Trouble in Paradise, auch hier wieder nur ganz kurz und ja. Tja. Nicht viel. Hab ich nicht gesehen und ich glaube, da habe ich auch nichts verpasst. Ich sehe gerade. Bist du noch da? Ja. Ich habe vor dem Jack Swagger Bragging Rights Qualifying Match kam noch ein Bragging Rights Qualifying Match, das habe ich hier etwas übersprungen. Mhm. Welches war das denn? Ein Triple Threat Match, also auf jeden Fall hier ein bisschen innovativer. Cody Rhodes gegen Ted DiBiase gegen John Cena. Ach, Cena kann doch im Bragging Rights Match mitmachen. Und hat er gewonnen? Es wäre, also das ist ja auch wieder eine total bekloppte Sache. Eigentlich müsste John Cena sich hier gleich sofort pinnen lassen, weil das wäre für ihn ja nur dumm, noch neben diesem 60-Man-Iron-Man-Match, auf das er sich ja eigentlich konzentrieren sollte, auch noch in so ein komisches Tag-Team-Match zu gehen, was ja eigentlich gar nichts bringt für ihn. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, das ist ja noch das Größte, unter Umständen verliert er dann dieses olle Iron-Man-Match, verlässt sowieso den Brand, wofür soll er dann noch für den Brand kämpfen? Das ist ja irgendwie alles ein bisschen, Es sei denn, erst ist das Tag Team Match und dann ist das Iron Man Match. Und dann wäre natürlich das noch schlechter, ja. Weil er dann quasi, dann könnte er ja theoretisch, hätte er ja dann das Tag Team Match für seinen Brand gewinnen können. Und weil das aber so anstrengend war, quasi hinterher sein Iron Man Match verlieren und damit den Brand gleich wieder verlassen. Ja, ist alles sehr bekloppt. Er macht vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Ja, Cody Rhodes und Teddy Biasi gehen hier größtenteils gegen John Cena vor, wobei es hier schon die ersten Spannungen gibt, obwohl das wird im Main-Event noch größer, also da will ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall kommt Randy Orton dann in die Halle und lenkt John Cena ab. Und John Cena wird dann von... Nee, gar nicht wahr. Das war anders. Cena wird abgelenkt und dann wird DiBiase überraschenderweise von Cody Rhodes zum erfolgreichen Three-Count eingerollt. Also DiBiase covert Cody Rhodes. Eigentliches Mitglied der Legacy. Also hier die ersten Spannungen und das... Moment, hat Cody Rhodes DiBiase gecovert oder hat DiBiase Cody Rhodes gecovert? DiBiase hat Cody Rhodes gecovert und dann haben wir hier auch noch ein Backstage-Segment gesehen, wo dann DiBiase und Rhodes Backstage da standen, sich so ein bisschen angeschrien haben und so und dann Randy Orton die so auseinanderhielt, so fast väterlich und dazwischen stand und dann gesagt hat, ey, ist ja alles gut, seid mal ruhig. Und dann sollte ja im Main Event dieses Match Ted DiBiase und Cody Rhodes gegen Randy Orton und John Cena kommen und Orton meinte da, ich werde nicht groß kämpfen bei dem Match und denk gar nicht dran, mich zu covern, seht zu, dass er John Cena fertig macht. Im Abend kämpfen müssen, ne? Ja, es dürfte damit zusammengehangen haben, dass Shawn Michaels nicht da war und Triple H so ja auch nicht wirklich als DX antreten konnte. Mhm. Ich denke, aber sonst hätte es unter Umständen was anderes gegeben. Aber nächste Woche tritt Triple H ja als DX an. Nee. Gegen John Cena. Ja, da tritt Triple H aber alleine an und daher tritt er da auch also nicht als DX an. Ja, hätten sie ihn doch an diesem Abend auch alleine antreten lassen können. Ja, aber vielleicht war da keine logische Lösung in Sicht, ihn irgendwie in irgendeine Paarung zu setzen, die dann letztlich gar keinen Sinn hat, wobei das bei Raw ja sowieso irgendwie nicht so das große Problem ist. Aber naja. Also die Backstage-Segmente mit der Shawn Michaels-Figur waren auch sehr gut. Da kam dann zum Beispiel Hornswoggle noch in die Ex-Kleidung und hat der Pappfigur von Shawn Michaels eine Speech of Music verpasst und ein Segment später stand die Pappfigur da wieder und hatte einen Verband am Kopf. Also das war ganz interessant. Ja, das war unterhaltsam. Segment auch gesagt, die wären sehr lustig gewesen, die Segmente. Sehr unterhaltsam, genau. Dann gab es ein Six Divas Tag Team Match und zwar musste diese Maria Menounos, wie spricht man das aus? Munoz oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall musste die dank Santino Marella, der da das in so einem Backstage-Segment so ein bisschen, der war auf jeden Fall schuld daran, dass sie antreten musste gegen Beth Phoenix. Und ja, da gab es dieses Match. Kelly Kelly, Gail Kim und Maria Menounos, die zusammen mit Nancy Riddle zum Ring kamen, besiegten Beth Phoenix, Rosa Mendez und Alicia Fox nach einem Leg Drop von Kelly Kelly gegen Rosa Mendez. Ja, Maria Menounos hat wenig gemacht, beziehungsweise das war so ein bisschen, bisschen wie Shawn Michaels gegen Hulk Hogan vom SummerSlam. Die anderen Wrestlerinnen haben die gut aussehen lassen. Also die hat letztlich mal ihre Hand bewegt und damit die anderen dann einmal quer durch den Ring flogen. Aber für so einen Promi soll die das ganz anständig gemacht haben. Die hat ja dann quasi kein großes Training oder so gehabt. Sie stand auf jeden Fall im Ring, also das ist schon mal was wert. Was mir hier auch wieder auffiel, also im Gegensatz zu den anderen Dieben, wirkte die ja noch dünner, also als sie da im Ring stand, also... Nicht gesund? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Was mir auch auffiel, es gab ja in der Sendung immer wieder Werbung für das neue SmackDown vs. Raw Spiel. Weil SmackDown das heißt, ja auch ganz... Das heißt, glaube ich, Bragging Rights, oder? Nee, das heißt nicht Breaking Rights, nicht wirklich. Die hätten mal den Pay-Per-View SmackDown vs. Raw nennen sollen. Ja, noch offensichtlicher geht... jetzt umbenannt, um das Videospiel besser zu bewerben. Deshalb haben die ja auch dieses SmackDown vs. Raw Tag Team da gemacht. Nee, noch offensichtlicher wäre das dann nicht gegangen, wenn man den Pay-Per-View auch noch SmackDown vs. Raw genannt hätte. Ja, das wäre doch eigentlich sinnvoll gewesen, oder? Ich hätte das gemacht, wenn es schon darum geht, denen ist das gar nicht so wichtig, ob die jetzt furchtbar viel Verkäufe haben durch den Pay-Per-View. Denen geht es im Moment tatsächlich eher darum, dass sie durch diesen Pay-Per-View noch ein bisschen mehr von den Videospielen verkaufen. Oder ja, meinen sie wahrscheinlich auch so, weil sie durch den Pay-Per-View sowieso nicht so viel verkaufen, egal was sie da jetzt ansetzen. Mir fiel auf jeden Fall auf, als die Szenen aus SmackDown vs. Raw aus dem neuen Spiel gezeigt wurden, irgendwie sah das nicht so fantastisch aus von der Grafik her. Ja, es wird wahrscheinlich, also ich glaube, verschlechtert werden die sich nicht haben, aber ich glaube, so viel Verbesserung ist da jetzt gar nicht mehr drin. Die waren ja schon ziemlich gut eigentlich. Jein, also... Ich glaube, die Frage ist jetzt fast eher, wie gut ist die Steuerung? Ja, die Steuerung ist wie letztes Jahr, denke ich mal. Die Steuerung war auch immer okay, fand ich. Ja, mir ist das ja alles zu kompliziert mit dem... Ja, aber gut, wenn man so viele Attacken hat und so... Ich kriege das gerade noch hin mit Mario Kart, links, rechts und Gas geben und das ist für mich eine gute Steuerung. Das mag sein, aber die können natürlich das nun auch nicht so ganz leicht machen, weil es gibt halt viele Leute, die das viel spielen und selbst wenn man es nicht so viel spielt wie ich, ist einem die Steuerung bald reingewachsen und die ist an sich gar nicht so schwer und man muss die halt so machen, um wirklich die ganzen Moves reinzusetzen. Man sehe, wie es auch schlecht geht hier nach Impact. Es gibt 4 Knöpfe, jeweils 4 Moves und kommt so ein Spiel raus. Okay, also das wäre ein Spiel für mich, wenn es das für die DS oder für die PSP geben würde. Ja, für den DS mit Sicherheit nicht und für die PSP, naja, also Wrestling-Spiele, vor allem jetzt Next Gen, werden auf diesen Konsolen nicht wirklich was sein. So, mach mal weiter, was kam denn nach diesen komischen Frauen? Ja, dann kam der Main Event, Tag Team Match, Teddy Biasi und Cody Rhodes gegen Randy Orton und John Cena. Ja, und letztlich kann das zwischen Randy Orton und John Cena natürlich nicht so ganz glatt laufen. Und Orton schlägt dann so ein bisschen auf den John Cena ein. Das ist ja nicht nett. Nein. Das ist doch sein Tag-Team-Partner, was soll denn das? Tja, naja, Randy Orton schlägt auf John Cena ein und von hinten kommt dann Cody Rhodes. Und, kommt dann Ted DiBiase und rollt Randy Orton zum erfolgreichen 3-Count ein. Also, DiBiase covert Randy Orton. Na, das ist mal interessant. Das wird er sicherlich nicht so glücklich gewesen sein. Nee, und DiBiase und Cody Rhodes gehen dann auch erstmal ganz schnell aus dem Ring, scheinen dann auch wieder so ein bisschen wie Teampartner und Randy Orton im Ring und brüllt die dann so ein bisschen an. Also da sieht es dann wirklich aus, als ob Legacy komplett so bleibt, als Face-Team dann letztlich und sich dann von Randy Orton trennt. Ja, aber ich glaube, nur Ted DiBiase wird zum Face und wird sich dann als erstes wahrscheinlich mit Cody Rhodes streiten, weil ich glaube, zwischen den beiden könnte man auch ein paar ganz gute Matches machen. Und das ist ja, muss ja bis Dezember passieren, weil ja im Dezember kommt ja The Marine 2. 2, wo Teddy Biasia die Hauptrolle hat. Und da soll er ja bei den Guten sein, damit sich der Film besser verkauft. Telefon, oder was hat da geklingelt? Nee, ich schenke mir hier nur noch eben Tee ein. So viel Tee ist gar nicht gesund. Nee, aber wenn man sich eine ganze Kanne voll macht, dann reicht das natürlich nicht, wenn man 2-3 Tassen trinkt, dann so ein bisschen... Oh Gott, oh Gott. Wollen wir weitermachen? Ja, war das schon der Mini... Ach, das war schon Raw, ne? Ja, das war Raw. Das war ja eine... Gut, die muss ich mir nicht mal angucken. War eine mittelmäßige Sendung, also man sollte sich auf jeden Fall sollte man sich die erste halbe Stunde angucken, weil das mit, also... Das mit Chris Jericho und Big Show, also da hat Big Show das Gesicht verzogen, Charles, also künstlerische Leistung 1A, also dir würde ich raten, mir die ersten 20 bis 30 Minuten anzugucken, das reicht dann erstmal, aber das solltest du auf jeden Fall mal gesehen haben. Mal gucken. Also wenn die nächste Wiederholung läuft, die läuft ja heute nochmal, dann solltest du mal da den Anfang gucken. Mal gucken. Solltest du schon. Also ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, ist unbedingt. War fantastisch. Ich habe jetzt für diese Woche genug Wrestling gesehen. Ja, ich auch, wahrlich. Ich gucke mir morgen Bound for Glory an und das muss dann auch erstmal reichen. Mhm. Hast du uns auch irgendwas zu erzählen? Nee, wir mussten ja weitermachen beim Wrestling. Du wolltest noch kurz aufzählen, weil es waren ja so viele Qualifying-Matches, wer denn jetzt alles im Team Raw ist. Nee, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Also, Triple H, Shawn Michaels, wer hat ein Qualifying-Match gewonnen? Da war dieses Jack Swagger. Wer hat das gewonnen? Jack Swagger. Jack Swagger hat gegen MVP gewonnen, also ist Jack Swagger mit dabei. Dann gab es noch irgendwas mit Evan Bourne und... Kofi Kingston ist mit dabei, der hat eins gewonnen. Und was war mit dem Triple Threat, wer war das? Cody Rhodes. Das sind 5 Leute, fehlen noch 2. Mark Henry, da gab es die Entscheidung bei Superstars und Big Show. Mark Henry, Big Show, richtig, Big Show. Und dann Mark Henry hat ja bei Superstars gegen Chris Masters gewonnen. Ist das so? Gut. Ja, da war das Qualifying-Match war bei Superstars. Das habe ich nicht gesehen, aber das haben sie halt erzählt. Also bei Raw haben sie es noch nicht erzählt, aber später dann am Donnerstag kommt hier, glaube ich, Superstars. Hm. So, damit ist dann das Raw-Team komplett und jetzt müsste es da eigentlich SmackDown was zu sagen. Weil bei SmackDown wird ja dann das SmackDown-Team zusammengesetzt. SmackDown vom 16.10. aus der RIP Arena in Lexington, Kentucky. Hast du die Sendung gesehen? Ja. Ich auch. Im Gegensatz zu Raw, also ich habe es nicht so aufmerksam gesehen. Ich habe dabei ein bisschen Zeitung gelesen und anderes Zeug gemacht. Aber ich habe so die wichtigsten Sachen, glaube ich, gesehen. Jim Ross war nicht dabei. Eine schreckliche Kommentation. Jim Ross nicht dabei. Ja, Jim Ross nicht dabei, denn der war wohl irgendwie Hochzeitstag und zum ersten Mal in der Geschichte, in seiner Laufbahn als Kommentator hat er sich freigeben lassen. Und er hat auch den Tag Urlaub bekommen. Ja, Michael Cole und Todd Grisham also als Kommentatoren für diese Show. Ja. Teddy Long kommt heraus das und stellt... Das war schlecht. Ja. Teddy Long kommt heraus und stellt Chris Jericho als Kapitän des SmackDown-Teams für Bragging Rights vor. Jericho spricht dann über John Cena und über sein Team, welches die DX und alle weiteren Superstars des Raw-Teams besiegen wird. Ja, die Fans starten derweil DX und You Suck Chance. Jericho hatte dann noch das neue DX-Buch bei sich und zeigte den Fans, was er davon hielt. Nämlich er zerriss es dann komplett und zerfledderte es. Ja, das hätte er besser mir geben können. Aber das Buch sah ziemlich billig aus, ne? Das sah es sah halt, es ist so, halt ein Taschenbuch, ne? Es ist so ein sehr billiges Taschenbuch, etwas größer als ein Taschenbuch. Die Fotos waren, das waren so alles Schwarz-Weiß-Fotos und nicht wie sonst in der Mitte so ein Teil mit Hochglanz-Farbfotos. Das sah alles ein bisschen billig aus. Na, Hochglanz-Fotos muss ich ehrlich gesagt auch gar nicht haben. Also ich hätte das weiterhin sehr gerne noch. Ist halt ein normales Taschenbuch, ist und halt kein gebundenes, ne? Ja, Ken kommt jetzt heraus, konfrontiert Chris Jericho und erklärt, dass er der Co-Kapitän, Co-Captain von Team SmackDown bei Bragging Rights sein wird. Und Chris Jericho akzeptierte das Ganze. Ja. Ja. Es folgte das erste Bragging Rights Qualifying Triple Threat Match. Also es geht genauso weiter wie bei Raw. Es gibt lauter unbedeutende Qualifying Matches für das unbedeutende Tag Team Match vom Pay-Per-View. Ja, schrecklich. Einziger Unterschied bei SmackDown waren diese Match länger. Ja, auch ein bisschen besser, aber auch und nicht teils ja besser eindeutig und schlauer gemacht. Sogar hier gab es ein Triple Threat Match. Dolph Ziggler besiegte Finlay und Mike Knox. Finlay hatte ja nämlich Mike Knox mit der Shillelagh erwischt, wollte ihn dann covern, aber Dolph Ziggler hat das Cover unterbrochen und hat Mike Knox dann selber bis zum Dreikampf gecovert. Ja, was mich an dem Match gestört hat, ist... Es gab keine Reaktion. Dass ich von vornherein wusste, wer gewinnen wird. Und es gab keine Reaktion vom Publikum. Ja, warum auch? Wenn man vorher schon weiß, wer gewinnen wird. Ja, und hier ein weiteres Bragging Rights Qualifying Match und hier hat man das ganz schlau gemacht, nämlich Tag Team Match und beide Gewinner, also beide aus diesem Team, aus dem Gewinnerteam, werden in das Bragging Rights SmackDown Team aufgenommen, also hatte man sich hier schon mal ein Match gespart. Crime Time, also Chad und GTG besiegten The Hart Dynasty, sind also nun in diesem Team mit drin, auch hier wieder ein mittelmäßiges Match. Ja, das finde ich auch ein bisschen armutsvoll, ne? Dass hier jetzt auch noch Tag-Teams da mit reinkommen in die Teams. Das haben sie bei Raw zumindest nicht gemacht, aber gut, bei Raw haben sie auch so gut wie keine Tag-Teams. Das stimmt natürlich auch wieder. Doch, aber bei Raw haben sie die Ex drin. Ja, betrachte ich nicht so richtig als echtes Tag-Team. Die Ex ist kein richtiges Tag-Team? Nee, das sind mehr zwei Einzelwrestler, die halt zufällig auch Tag-Team ab und zu mal machen. Ja, sicher. Nee, gut. Für mich ist das so. Interessante Erklärung. So, nun Charles, Chris Jericho, der WWE, Diva, Michelle McCool, das ist bei Bragging Rights zu insgesamt drei. Wo wir gerade bei Tag Teams sind. Ich war ja heute Vormittag noch kurz mal in der Stadt bei Saturn und dann habe ich mal wieder in die Wrestling-DVD-Ecke geguckt. Diese Best of SmackDown hatten sie immer noch nicht da, aber die hatten bestimmt, ich weiß nicht, 6 oder 7 Stück von dieser Tag Team DVD. Ja, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Light Forces oder wie die heißt. Der Light Powers of Tag Team oder weiß ich nicht. Genau, also die interessieren mich nicht, die kaufe ich mir nicht. Aber war ich verwundert, dass sie die da hatten und dass sie da so viele von hatten. Und dass sie von den anderen eher interessanteren so gut wie gar keine hatten. Und dann ist mir noch aufgefallen, sie hatten bei den Tag Classics jetzt diese WrestleMania 17, die aus Houston mit Rock gegen Austin. Die ist ja auch sehr lang. Das sagen ja viele, das wäre auch eine der besten WrestleManias, vielleicht sogar die beste. Und das ist dann wirklich eine Tag Classic, wo nicht zwei Veranstaltungen sind, sondern eine, weil das als eine Veranstaltung schon eine Doppel-DVD ist. Die würde mich interessieren. Also wenn ich die sehen würde, würde ich die vielleicht mitnehmen. Wobei, die hast du schon mal, glaube ich, von mir das Original bekommen und dir angeguckt. Der Unterschied zu der Original, die ich ja habe, ist, bei der ist es sehr störend mit der Ausblendung des WWF-Symbols. Ist denn jetzt bei der Tag Classic auch ausgeblendet? Zweimal. Ich habe die ja einmal als Original-DVD, noch bevor diese Ausblenderei losging, wie man sich die gut angucken konnte, und dann habe ich die einmal ja als Teil des WrestleMania-Box. Und in der WrestleMania-Box, da habe ich mir dann auch nochmal angeguckt, um zu gucken, ob die DVD in Ordnung ist. Da sehe ich dann das mit diesen ganzen Ausblendungen. Und speziell bei dem Kampf zwischen Rock und Austin, wo ja viel außerhalb des Rings ist, da nervt das enorm. Das ist bei der Tag Classic wahrscheinlich auch, oder? Das ist so, ja, weil die ja später produziert ist und die Sachen, die später dann sind, da muss man das ausblenden. Also ja, dann interessiert mich die wohl doch nicht mehr. Ist natürlich eine super Veranstaltung, muss man sich aber überlegen, ob man mit dieser Ausblenderei, ob man damit dann wirklich glücklich wird. Wahrscheinlich nicht. So, wollen wir weitermachen. Nun teilt Chris Jericho oder WWE Diva Michelle McCool mit, dass es bei Bragging Rights zu insgesamt 3 Raw vs. SmackDown Matches kommt und er nicht an einen Sieg von Morrison glaubt und daher McCool fragt, ob sie sicher ist, ihr Match zu gewinnen. Michelle sagt, dass sie jedoch jederzeit besiegen kann. Nun kam Mickie James hinzu und stellte sich als Gegnerin zur Verfügung. Michelle ging allerdings davon und traf dann direkt auf Beth Phoenix. Beth sagte, dass Michelle ihren Titel nicht mehr lange behalten wird. Da hätte ich jetzt mal eine Frage zu. Michelle McCool hat in so einem Nebensatz noch gesagt, sie würde auch die erste Diva werden, die den Diva und die Women's Championship gleichzeitig halten wird. klingt danach. Das wäre erstens unsinnig, zudem bei Morrison gegen Miss, Intercontinental gegen Intercontinental und US Championship geht es ja auch nicht darum, dass der Sieger beide Titel bekommt. Sicher? Ja. Wobei natürlich, man könnte dann Unified Divas Championship machen, daraus und nur noch einen Titel und die werden dann zwischen SmackDown und Raw immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Das wäre natürlich wiederum gut. Ja, dann hätte man zumindest die Chance, dass nicht ganz so viele Frauenkämpfe sind. Genau. Backstage traf CM Punk auf Vince McMahon und teilte dem WWE-Boss seinen Unmut über das Fatal Four-Way Match bei Bragging Rights Match. Doch der WWE-Boss hielt das Match für eine sehr gute Idee. Anschließend legte Vince McMahon ein Match für die nächste SmackDown-Ausgabe fest. CM Punk vs. The Undertaker in einem Submission-Match um den Titel mit Referee Scott Armstrong und Channel Manager Teddy Long am Ring. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie sie das nächste Woche lösen. Mhm. Und das Interessante ist, bei dem SmackDown-Match bei Bragging Rights, da weiß ich auch nicht wirklich, wer da Champion wird. Also ich vermute, dass es zwischen Undertaker und CM Punk entscheiden wird, aber ich weiß nicht so genau, wer von den beiden. Ich hoffe, dass wir erkennen, dass Undertaker nicht die beste Wahl ist mit seiner Verletzung. Hoffe ich auch. Und dass wir den wieder CM Punk gehen. Hoffe ich auch. Hoffe ich sehr. Ja, mal gucken. Also ich freue mich schon auf Bragging Rights schon so ein bisschen. Ich freue mich mehr auf Bound for Glory als auf Bragging Rights, interessanterweise. Erstmal freue ich mich auch auf Bound for Glory und danach freue ich mich auf Bragging Rights. Es gibt wieder ein Qualifying und dafür kommt jetzt erstmal Vicky Guerrero rein, die dann auch wieder ihre Excuse Me's rausbringt und da gibt es natürlich wieder starkes Boom und dann kommt ihr neuer Freund Eric Escobar raus zu diesem Qualifying Match. Und der besiegt Matt Hardy ganz einfach via Roll-Up, denn Vicky Guerrero setzt sich dann mitten im Ring, mitten im Match einfach da auf die Ringkante und schreit ein bisschen rum. Genau, sie tut so, als wenn ihr Fuß verletzt wäre. Ja, und Matt Hardy kracht dann voll gegen die Ringecke, weil er abgelenkt ist. Und dann gibt es den Three-Count von Eric Escobar, wo er dann noch die Hose von Matt Hardy festhält. Also der Roll-Up von dem Escobar gegen Matt Hardy, der sah ja sehr schwach aus. Das sah ja in Normalgeschwindigkeit aus, als wenn die diesen Move da quasi in Zeitlupe aufführen. Das war schon ein bisschen komisch. Ich finde das interessant. Also ich kann zu dem Eric Escobar nach dem Kampf noch gar nicht sagen, ob der was taugt oder nicht. Mir fiel auf, als er zurückging, der Kerl, der ist also nicht gerade dünn, der ist schon so ein bisschen dick ist schon dran, also ist nicht gerade so dünn. Und der Matt Hardy, der hat jetzt wieder stark abgenommen. Also der ist jetzt ja weit nicht mehr so breit wie die letzten Wochen noch. Aber so schlank wie früher ist er immer noch nicht. Also es hat immer noch ziemlich einen Bauch. Bei dem Eric Escobar ist mir aufgefallen, von der Statur, der ist nicht so muskulös. Der scheint als Person scheint er mir ein bisschen intelligenter zu sein, weil der scheint sich nicht so mit Steroiden voll zu pumpen. Der hat eher so von den Muskeln her, das ist ja bei Edge zum Schluss auch so gewesen. Edge hat ja auch nicht so jetzt furchtbar viele Muskeln und das war bei dem auch so ein bisschen so. Und deshalb weiß ich aber auch nicht, ob der Eric Escobar sich wirklich durchsetzen wird, weil ich glaube, Vince McMahon gefällt er nicht so. Der wird ihm wahrscheinlich sagen, du musst mehr Steroide nehmen, sonst wird er nichts mit dir. Ja, so läuft das in der WWE. Weiß ich nicht, also dürfen wir jetzt, glaube ich, so nicht sagen, sonst machen wir uns da irgendwelcher Verleumdung schuldig. Tja. Es folgte ein fantastisches Comeback von The Dirt Sheet, wo dann The Mist und John Morrison jeweils einen Stuhl und eine Farbe bekommen haben. Miss Raw rot, Morrison SmackDown blau und die sich dann dagegen sei fertig gemacht haben. Thomas, sag du da was zu, ich fand's einzigartig, fantastisch, super. Ja, ich fand vor allen Dingen deshalb sehr gut, weil dann das ja so ein bisschen so gespielt wurde, dass Miss, die haben sich ja im Prinzip nur gegenseitig beleidigt. Die haben ja bei den Dirt Sheets, haben sie sich ja immer zusammen sonst irgendjemand vorgenommen und den veräppelt. Aber jetzt haben sie sich quasi gegenseitig veräppelt. Das war an sich die Live-Dirt Sheets, fand ich immer ziemlich blöd, aber das fand ich ziemlich gut, weil Miss sich dann auch immer mehr geärgert hat und dann irgendwann auch mal so ein richtig aggressives Promo da eingeschoben hat. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich finde, Mitch ist sowieso am Mikrofon sehr, sehr gut. John Morrison wird langsam besser, also ist noch nicht herausragend am Mikrofon, aber der ist nicht mehr so unsicher, wie er früher noch war. Das hat mir ganz gut gefallen. Und auch dieser Stairdown am Ende, den fand ich sehr gut. Also ich muss sagen, von der Sendung, von dieser Smackdown-Sendung jetzt her, war das durch dieses Segment eigentlich für Bragging Rights so der am besten aufgebaute Kampf. Also auf den Kampf so. Freue ich mich auch, muss ich sagen. Bei ich dem auch. Kampf John Cena gegen Randy Orton da eine Stunde, da habe ich ja Angst vor, dass ich da irgendwie vor Langeweile vom Stuhl bin. Aber bei Morrison gegen Miz, da könnte ich mir vorstellen, dass das richtig interessant wird. Ja, es ist ganz interessant bei dem Iron Man Match. Ja, warte mal, eine Frage habe ich vorher noch an dich. Was hältst du denn von diesen neuen, sehr ungewöhnlichen, für die üblichen WWE-T-Shirts, von diesem neuen T-Shirt von John Morrison? Oh ja, das wollte ich noch ansprechen. Das fand, ich, Kopf von ihm. Das fiel mir gleich auf, das fand ich super. Das wäre ein Kandidat für die SmackDown-Tour im November. Das fand ich fantastisch, gefiel mir sehr gut, weil das innovativ ist, mal was ganz anderes halt John Morrison. Das habe ich mir auch gedacht, weil das was ganz anderes ist. Also ich bin ja neben, also zwei T-Shirts wird es ja wahrscheinlich geben. Und da muss man ja mal das Tour-T-Shirt holen und dann muss man jetzt sich quasi entscheiden zwischen dem neuen, sehr guten CM Punk-T-Shirt und diesem Morrison-T-Shirt. Ich würde sagen, Morrison. Ja, mal gucken. Wenn sie es hat. Wir haben ja noch einen knappen Monat bis zur Tour in Hamburg und da wollen wir mal sehen. Vielleicht ist ja bis dahin auch übrigens Edge wieder zurück. Der wurde teilweise in den Werbespots für die Tour in Australien auch mit als Teilnehmer genannt. Ja, das ist schon eine ganze Zeit so. Und die Tour in Australien ist, glaube ich, vor Deutschland. Zeitlich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die findet vor Deutschland statt. Und wenn da Edge teilnimmt, dann müsste eigentlich jetzt bei Bragging Rights irgendwie eine Überraschungsrückkehr von Edge kommen und dann könnte ich mir vorstellen, dass er in Hamburg auch mit dabei ist. Wobei man diese Ankündigung für die Tours natürlich auch nicht immer so ernst nehmen muss. Das ist richtig, ja. Aber es gibt ja schon länger Gerüchte, dass er wieder zurückkommt. Vielleicht passiert ja bei Bragging Rights irgendwas und er wird irgendwie Überraschungsteilnehmer da bei diesem Tech-Team oder irgendwie sowas. Also es ist ja immer irgendein überraschendes Moment. Es folgte das letzte Bragging Rights Qualifying Match. Drew McIntyre besiegte R-Truth, und zwar mit einem ganz billigen Ende via Countout. Ja, aber das Match war trotzdem ganz anständig, fand ich. Ich fand das Ende sehr, sehr billig. So, und damit... Was sagst du denn grundsätzlich zu Drew McIntyre? Es heißt ja, dass Drew McIntyre vor allen Dingen bei Triple H sehr beliebt ist und dass Triple H den für sehr, sehr begabt hält und meint, der müsste gefördert werden. Und dass Vince McMahon wohl auch sehr positiv gegenüber Drew McIntyre ist und dass die beiden wohl glauben, dass man den auch zu einem zukünftigen Champion mal irgendwann halt in der Zukunft aufbauen kann. Glaubst du, dass der das wirklich halten kann? Ich finde den ehrlich gesagt nicht so fantastisch. Aber als Kämpfer ist er nicht schlecht, ne? Ich finde den nicht so fantastisch. Weiß ich nicht. Ist eher, finde ich, auch eher Mittelmaß. Ist, naja. So, wenn wir uns jetzt mal das SmackDown-Team komplett angucken. Chris Jericho, Kane, Dolph Ziggler, GTG, Shad, Eric Escobar und Drew McIntyre. Und dann das Raw-Team Triple H, Shawn Michaels, Big Show, Cody Rhodes, Jack Swagger, Kofi Kingston und Mark Henry. Da merken wir ganz klar, SmackDown, viele Undercarder, Midcarder und bei Raw eigentlich noch mehr von den Leuten, die weiter oben stehen. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass bei SmackDown ja vier Leute im Bragging Rights Main Event stehen. Das heißt, also auf der Raw-Seite stehen ja zum Beispiel Shawn Michaels und Triple H. Und da hätte man auf SmackDown-Seite halt eher so Leute wie Ray und Batista haben müssen. Aber die stehen ja halt mit im Main Event. Das ist vom Booking her alles ein bisschen ungünstig gelegt. Ja. Da ist das nicht die WWE selber zuzuschreiben. Ja. In einer Backstage-Promo unterhielten sich Batista und Ray. Batista sagte, dass er und Ray Brüder sind und Mysterio wünschte sich, dass beide sich zusammentun könnten, doch das sei aufgrund des Fatal Four Match bei Bragging Rights leider nicht möglich. Anschließend sprachen die beiden noch über die zwei weiteren Bragging Rights-Gegner. Dann folgte eine Promo vom Undertaker. Ich finde das ja immer ganz schrecklich, wenn so ein 2 Minuten Promo aufgezeichnet vom Undertaker mal so groß angekündigt wird in der Sendung, als ob da irgendwie Gott dann letztlich zu einem spricht. Das finde ich immer ganz schrecklich. Ja, wobei ich interessanterweise, das fand ich dann auch überraschend, ich meine in den Berichten gelesen zu haben, dass bei der Aufzeichnung Undertaker auch ein Dark Match hatte. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Und dann verstehe ich nicht, wenn er kämpfen kann, dass sie das dann nicht mit in die Sendung reinnehmen. Dazu kommen wir noch gleich. Was ganz interessant war, als dieses Promo war, konnte man die Zuschauer nicht hören. Also unter Umständen, ich weiß nicht, ob das Promo da gezeigt wurde auf dem Screen währenddessen oder, naja, man weiß nicht. Es war nur so komische Hintergrundmusik, die sie eingespielt haben. Das fand ich ein bisschen albern. Mhm. Wie immer. Ja, ansonsten muss ich sagen, fand ich dieses Promo jetzt nicht so schlimm wie das in der Vorwoche. Das fand ich, das war noch okay. Der Undertaker spricht eine Warnung an Teddy Long, Scott Armstrong und CM Punk ausschließlich, gibt es nach dem Eintreten in die Hölle keinen Ausweg mehr. Da merkte der Taker noch an, sich CM Punks Seele bei Bragging Rights zu holen. Doch bereits in der kommenden Woche wird der Punk seine letzten Rechte vorlösen. Ja. Dann folgte der Main Event. Rey Mysterio gegen Batista war erst sehr ruhig, bis dann beide doch ziemlich hart aufeinander losgegangen sind. Mir ist aufgefallen, dass Rey Mysterio immer noch signifikant auch ausgebuht wird. Findest du? Ich fand, Rey Mysterio wurde in dem Match mehr bejubelt als Batista. Nee, nicht in dem Match, mehr vorher. Also sowohl schon bei dem Interviewsegment hinten, als auch als er reinkam. Also die WWE scheint da auch ein bisschen die Publikumsreaktion mit bisschen Jubel den hochzudrehen. Aber man merkt doch, offensichtlich hat ihm diese Suspendierung da mit dem angeblichen Drogenmissbrauch ein bisschen geschadet. Ich weiß nicht, ob das unbedingt damit zusammenhängt. Dieses Ausbuhen ist ja, seitdem er dann nach Eddies Tod direkt den World-Title gewonnen hat. Also seitdem ist das ja eigentlich so. Nee, danach hat sich das aber irgendwann gelegt und jetzt, seit er wieder zurückgekommen ist, ist das so. Ich habe eine Vermutung. Also ich vermute, da sind ja jetzt bei diesen Veranstaltungen ziemlich viele Eltern, die ihre Kinder mitnehmen. Und ich vermute, dass das eher die Eltern sind, weil die der Meinung sind, dass er, wenn er Drogen nimmt, kein gutes Vorbild für die Kinder ist. Denkst du das? Ja. Ich muss mir nur einen Tee einschenken. Man muss Stille auch mal aushalten können, ne? Ups. So, wir gehen weiter. Rey Mysterio besiegt Batista nach einer Hurricane Runner, bei der Batista eigentlich noch die rechte Schulter oben hatte. Das hat der Referee nicht gesehen. Batista beschwert sich erst ein bisschen, am Ende umarmen sich die beiden. Batista verlässt den Ring, feiert noch ein bisschen, bis CM Punk dann in den Ring kommt und Rey dann den GTS verpasst. Batista kommt dann auch direkt in den Ring und CM Punk flüchtet. Und Batista und Rey umarmen sich nochmal und damit endet SmackDown. Es gibt dann aber noch ein Dark Match für die Leute in der Halle um den World Heavyweight Title. Interessanterweise das, was wir nächste Woche im Fernsehen sehen, gab es hier schon mal vorher. Undertaker besiegte CM Punk nach dem Tombstone. Ja, aber nächste Woche ist ja ein anderes. Nächste Woche ist ja ein Submission Match. Das stimmt. Und das ist ja was anderes. Da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, der Titel wird nicht wechseln. Es gibt hier unten noch eine Anmerkung. Ein Fan beschrieb, dass der Undertaker auf dem Weg zum Ring und während des Dark Matches einen ziemlich schwachen, sowie sichtlich schmerzhaften und verletzten Eindruck auf ihn machte. Ja, da wollen wir mal gucken. Also das deutet ja dann alles darauf hin, dass er bei Bragging Rights wirklich seinen Titel verliert. Was aber ärgerlich wäre, ist, wenn er so angeschlagen ist, dass wir ihn dann zu seiner Abschiedstour hier gar nicht mehr zu sehen kriegen. Das, glaube ich, wird nicht vorkommen. Also da wird er, denke ich, auf jeden Fall mitkommen. Also wenn man eine Tour Undertaker Rest in Peace Tour nennt, dann wird er mitkommen. Ja, wenn es geht. Aber wenn er halt, wenn der Arzt ihm halt irgendwann sagt, jetzt ist es so schlimm, du darfst nicht, dann vielleicht nicht. Wollen wir sehen. Nee, also ich denke, das wird auf jeden Fall nicht so kommen. Also ich denke, der wird auf jeden Fall mit bei sein. Ja, wenn der Arzt das freigibt, dann bestimmt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, das war eine mittelmäßige Smackdown-Ausgabe. Es gab, also diese Bragging Rights Qualifiers waren ein bisschen nervig. Auch nicht die fantastischen Match. Also sonst gibt es bei Smackdown ja immer ein sehr gutes Match. Ja, dieses Mal, also der Main Event nochmal war mehr, naja, war nicht der Hammer. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn tatsächlich SmackDown dadurch, dass Jeff Hardy nicht mehr da ist, ein Schwächer bisschen an wird. Qualität verloren hat. Das ist Weil gut damals, möglich. also die Fehde zwischen Jeff Hardy und CM Punk, die hat doch einen Großteil der Sendung ausgemacht und die hat auch eigentlich Spaß gemacht. Ich finde, es ist auch durchaus sehr, sehr schwierig und ja, es ist sehr schwierig, eine vernünftige, intensive Fehde zwischen CM Punk und Undertaker aufzubauen, wenn Undertaker immer nur in so aufgezeichneten Promos da ist, mit 2 Minuten Meldung und was, ja, da kann man ja nicht viel machen. Der soll, also Undertaker als Champion ist, wenn man das wirklich so sagen darf, absoluter Mist, weil man kann keine vernünftige Fehde aufbauen, wenn der Undertaker da nicht mehr ist und immer nur diese 2 Minuten Promos, die eigentlich auch nur das Gleiche sagen, von wegen ich schnapp mir eure Seele und ja, ist schwierig und ja, ist vielleicht auch unmöglich. Ich wollte noch eine Anmerkung zu Batista sagen. Ja, bitte. Ich glaube, Batista, der hat ja in der letzten Woche durch Countout gegen CM Punk verloren und jetzt diese Woche, obwohl er die Schulter hoch hatte gegen Ray, ich glaube, der wird demnächst zum Heel werden. Das war meine Anmerkung. Okay. Musste nur meine Cornflakes eben auffüllen. Traurig, dass du zum Tee Cornflakes essen musst. Ja, ich werde mich gleich beschweren. Ja, das wird ja noch ein bisschen dauern, bis die Kollegen wieder da sind. Ja, hoffentlich. Ja, was denn? So, wir müssen auch mal weiter, ne? Sonst wird das ja eine 7-stündige Sendung, weil WWE-Sendung, die haben wir ja nur kurz gemacht und TNA-Impact machen wir ja ganz ausführlich. Nee, wir werden versuchen, TNA Impact nun nicht zu ausführlich zu machen. Ich werde hier gerade Also, mal die. das ist ja eine 3-stündige Impact-Sendung und da braucht man ja mindestens 1,5 Stunden, die nachzuerzählen. Erzähl, fang mal an. Ja, warte mal eben. Oder wolltest Ja, du an noch sich was ging die Sendung natürlich erzählen? nur 2 Stunden, ohne mit, wenn man die Werbung mal mit wegrechnete. 2 Stunden, 10 Minuten. 2 Stunden, 4 Minuten. 2 Stunden, 8 Minuten. Ne, 4 Minuten. 104, 104, 208. Was? Ne, bei mir war 102, 102. Dann wäre 104, 104. Ja, Pech. Sendung gesehen. DNA aufgezeichnet am 6.10., Ausstrahlung am 15.10. aus den Universal Studios in Orlando, Florida. Es war ein verdammt gutes Publikum. Ja, eine gute Stimmung da. Sehr, sehr gut. Die Show startete mit einer Promo von der Main Event Mafia. Da die Heels lautstark ausgebuht wurden, konnte kaum alles verstanden werden, was Engel sagte. Hörbar war, als Engel erzählte, dass die Main Event Mafia bereits seit einem Jahr existiert und jedes Mitglied bei Bound for Glory versuchen wird, das jeweilige Match zu gewinnen. Da kam AJ Styles, Beer Money, Matt Morgan, Hernandez und Team 3D heraus und blieben auf der Rampe stehen. Bubba Ray sagte, dass niemand mehr die Main Event Mafia sehen möchte. Dann wurde weiter über Bound for Glory gesprochen und dass die Main Event Mafia nach 3 Tagen nicht mehr existiert. Morgan wollte jedoch nicht mehr länger warten und lief mit den anderen zum Ring. Dadurch entstand ein kleiner, netter Brawl. Was ich fand ich gut. Also ist mal was anderes. Sonst steht die Main Event Mafia mal für 20 Minuten im Ring und redet und hier gab es mal was anderes. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass die Babyfaces deutlich mehr waren als die Heels, aber trotzdem nicht die Oberhand gewinnen konnten. Das heißt, die Heels sind eigentlich die Stärkeren. Und das ist natürlich schlecht. Damit die Faces dann bei dem Pay-Per-View den großen Sieg bekommen können. Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wollen wir mal gucken. Ne? Also Main Event Mafia als Thema spielt eigentlich beim Pay-Per-View gar nicht so eine große Rolle. Das, Nee. diese Storyline und diese Gruppierung, die gibt es ja nun tatsächlich seit einem Jahr, das hat sich jetzt eigentlich abgenutzt. Das könnten sie wieder auflösen. Aber ich meine, Scott Steiner wird ja wahrscheinlich sowieso aufhören. Booker T wird wahrscheinlich dann wieder zur WWE gehen. Dann sind ja sowieso kaum noch welche da. Ja, es folgt das Opening Match. Die Beautiful People, Velvet Sky, Madison Rayne und dann jetzt eine neue, die hatte ich vorher noch nicht gesehen. Lacey von Erich Kennst du die? Mir sagt der Name was, aber ich hatte die vorher noch nicht gesehen. Was sagt dir denn der Name? Ja, von Ares, das sagt mir natürlich was, ne? Das sind ja, das ist ja diese Wrestling-Familie, wo fast jeder irgendwie zu früh gestorben ist oder sich selbst umgebracht hat oder zu viel Drogen genommen hat. Inklusive dieser Kerry von Eric, der ja diese bekannten Kämpfe mit Jerry Lawler und Ric Flair hatte und später bei der WWF als Tornado, glaube ich, ne? Da hat er so ein bisschen ausgesehen wie Ultimate Warrior, weil er auch diese Zipfel da an den Schuhen hatte. Da hat er als Tornado gekämpft. Das war interessanterweise nach einem Motorradunfall. Da hatte er schon an dem einen Fuß eine Prothese, weil da musste ihm seinen Fuß amputiert werden nach diesem Motorradunfall. Und das wussten die wenigsten. Da hat er wirklich mit so einer Fußprothese dann noch gewrestelt. Der hat sich ja dann, glaube ich, später irgendwie im Wald oder so erschossen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall interessant, dass die Lacey hier bei TNA anfängt und nicht bei WWE. Ja, da wollte ich jetzt was zu erzählen. Pass auf, diese Lacey von Eric, weil die so einen Namen hat, so einen bekannten Namen, normalerweise springt die WWE da natürlich drauf an. Und die würde auch gut zum Beispiel als Frau ja eigentlich zur Legacy passen. Weil die ist ja auch dritte Generation und mit so einem Namen, und das wird ja ganz gut passen. Und die war auch bei der WWE in dieser Development-Geschichte. Ich weiß nicht, ob die bei Florida war oder ob die vorher bei Ohio Valley war, als es das noch gab. Die war jedenfalls in dieser Development-Geschichte. Und die hat wohl so viel Ärger gemacht, dass die WWE die nicht übernommen haben. Und dann hat TNA, nachdem da Angelina Love diese Visumschwierigkeiten hat, da haben sie die angestellt. Und die merken wohl jetzt auch, wie viel Ärger die macht, denn die hat ja schon in ganz vielen Interviews extrem negativ über Angelina Love gesprochen, obwohl die ja ihre Rolle in den Beautiful People gut gespielt hat. Und diese Claw, die sie da gezeigt, also vom Wrestlerischen soll sie auch nicht unbedingt die allerbeste sein, diese Claw, die sie da gezeigt hat, die war ja auch relativ schwach. Bei diesem Match ist sie ja so gut wie nicht vorgekommen, und bei diesen Feierlichkeiten quasi, jetzt hat es bei mir an der Tür geklingelt, warte mal kurz. Ja, da ist jetzt der Pizzabote vor der Tür. Ich glaube, das ist unten. Ich glaube, da bringt jemand irgendwie Werbeprospekte oder so. Muss ich mal gucken. Jedenfalls hat die ganz viel Ärger gemacht, hat ja auch negativ gesprochen, ist wohl auch vom Kämpferischen nicht so gut. Und dann hat WWE gesagt, weil diesen ganzen Ärger wollen wir uns sparen, die werden wir nicht fest einstellen. Und TNA stellt wohl jetzt gerade fest, was sie sich da für einen Ärger eingekauft haben mit der guten Dame. Ja, dann natürlich möglichst schnell wieder weg mit der netten Dame. Genau, aber was interessant ist... Die passt auf jeden Fall gut zu den Beautiful People. Sich mal ein bisschen die Geschichte von Erics durchzulesen. Da gab es auch mal, ich glaube, einen zweiteiligen, sehr interessanten Artikel in der Power Wrestling. Und die haben damals gekämpft, ich glaube, das war World Class Championship Wrestling, WCCW. Mhm. Das war der Vater von Eric, der war damals, glaube ich, der Besitzer der Liga. Also apropos, der Batman von denen. Apropos Power Wrestling, heute ist mein neues WWE-Magazin angekommen, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Wir haben ja heute genug Zeit. Ja. Ich hoffe, du hast heute genug Zeit. Ja, ich weiß noch nicht, ich muss ja dann nachher noch hier die Fenster putzen. Ah, nee, es regnet, dann muss ich Fenster. Ja, das ist gut, dann hast du genug Zeit. Ich habe auch genug Zeit. Ja, auf jeden Fall besiegen... Ich muss ja noch das Buch von Hertha Müller durchlesen. Ja, ich muss ja noch ein bisschen Dan Brown lesen, der mir übrigens super gefällt. Ich bin jetzt bei Seite 160 und ich muss sagen, also so einen guten Anfang von Buch, also das ist Wahnsinn. Ja, das geht auch so weiter, bis die letzten 20, 30 Seiten, die sind nicht so toll. Die Auflösung? Aber ansonsten bleibt es so gut. Das ist doch schön. Ja, dann machen wir weiter. Wird das sehr schwierig vom Verstehen her? Erzählst du mal was jetzt über diesen Frauenkampf? Ja, The Beautiful People in der Neubesetzung besiegten ODB, Amazing Kong und Terra, die mit Raisha Said zum Ring kam. Denn Awesome Kong und Terra haben sich wohl gestritten, ließen ODB dann alleine im Ring zurück und da gab es dann halt den Sieg für die Beautiful People. Ein nettes Frauenmatch. Ja, wobei diese Zusammensetzung dieses einen Teams natürlich absoluter Blödsinn ist. Ja, in der letzten Woche haben die sich ja noch gegenseitig gestritten. Genau, also wer setzt die dann als Tag-Team zusammen? Das passt vorne und hinten nicht. Aber ja, das war das, halt Aufbau, ne? Aber im Vergleich zu dem, was man so bei WWE sieht, war das ganz akzeptabel. Und dann wollte halt die Beautiful People in den Ring packen und man wollte gleichzeitig auch diese Fehde weiter packen. Also dafür fand ich das eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, die Frauendivision bei TNA, die kenne ich und kenne ich jetzt besser und die gefällt mir auch besser als WWE, obwohl ich WWE eigentlich immer gucke und TNA nur seltener. Ja. Und das soll schon einiges aussagen. Es kam ja später auch noch das für meine Begriffe nach beste Frauenmatch, was ich seit Monaten gesehen habe. Aber da kommen wir dann später. Sehe ich genauso, kommen wir auch noch zu. War ein tolles Match, vor allem der Endmove. TNA X-Division Championship Match, Amazing Red, der jetzt mit Don Rest reinkam. Das fand ich super, Don Rest. Ja, also vor allem Don Mest, ja. Sensationell gut. Ja, vor allem als Manager, dann gab es Backstage noch ein Interview. Also sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Amazing Red wird wohl am Mikro nicht so gut sein, also daher ist es für diesen sehr, sehr talentierten Wrestler nur sehr gut, wenn man ihn so einen so guten Kerl an die Seite setzt halt. Ja. Ja, und Amazing Red gegen Suicide endete in einem No Contest, denn The Pope, D'Angelo De Niro, griff dann in das Match ein. Hatte später auch noch ein Promo, finde ich übrigens in den Promos auch sensationell gut. Das ist ja Elijah Burke. Also das verstehe ich nicht, dass WWE das nicht begriffen hat. Der ist ja auch als Wrestler sehr gut. Ja, der war bei ECW zwar dann mit oben, aber halt nie den Titel bekommen und so. Also das war reine Verschwendung. Jetzt bei TNA ist er genau an der Stelle, wo der sein muss. Also das gefällt mir sehr gut, wie TNA den einsetzt. Und vor allen Dingen hat der super Promos. Genau, und super Match. So, und der Pope hatte vor, Suicide abzufetten, aber Amazing Red veränderte das und beförderte den Pope D'Angelo De Niro mit einem Dropkick aus dem Ring. Ja. Es folgte als drittes Match ein Gauntlet-Match. Und zwar Hernandez durfte gegen die komplette British Invasion antreten und der besiegte dann nacheinander Duck Williams, Brutus Magnus und am Ende dann auch noch Rob Terry. Der Rob Terry, der sieht auch aus wie, der sieht gar nicht mehr gesund aus, ne? Wie so eine Maschine, also das ist ganz grässlich, aber das passt natürlich für das Gimmick wieder fantastisch. Aber das kann nicht gesund sein, das ist... Aber das ist furchtbar, also das ist wirklich furchtbar. Das sieht so aus, als das wenn ist nicht menschlich. Jemand im Labor einen Körper, der quasi nur aus Muskeln besteht, zusammengebaut hat und als wenn sie den Kopf nachträglich draufgeschraubt haben. Weil der Kopf passt überhaupt nicht auf diesen Körper. Da sieht man einfach, dass dieser Körper künstlich aufgepumpt ist. Vor allem, der kann seine Arme gar nicht mehr ganz an den Körper anlegen. Die standen dann nämlich immer zentimeterweise ab, diese Arme. Das sah aus, als hätte der so einen Plastikmuskelanzug an, wie wir den von Superman oder so kennen. Also total unmenschlich. Den Kopf nach diesen ganzen Todesfällen und was es da alles gab und nach diesen ganzen gesundheitlichen Geschichten, was man weiß, was diese Auswirkungen hat, dass jemand immer noch sich so mit dem Zeug vollstopft. Eindeutig kein schlauer Typ, aber für das Gimmick passt es natürlich wie die Faust auf Thomas Auge. Aber ich will das nicht sehen und ich hoffe, dass er bald rausfliegt. Mhm. Weil ich finde zum Beispiel Brutus Magnus ist okay noch nicht gut. Und Doug Williams ist sogar vom Wrestlerischen super. Und ich finde, die sollten als Tag Team vernünftig kämpfen, ohne da diesen Affen dazwischen zu haben. Ja, nach dem Match wurde Hernandez von Eric Young attackiert. Das anschließend... Vor allem wird der Hernandez hier so ein bisschen à la John Cena, also heldentechnisch, hier so drei Leute mal schnell zu besiegen. Ja, vor allen Dingen die British Invasion, die sehen jetzt aus wie absolute Stümper. Ja. Und die haben ja jetzt bei beim größten Pay-Per-View auch ein vierfach Tag-Team-Match gegen drei andere Tag-Teams, wo es um zwei Titel geht. Und die sehen ja jetzt so aus, als wenn, ja, die haben doch sowieso keine Chance, warum sind die überhaupt dabei? Die schaffen es ja nicht mal zu dritt gegen Einzelnen zu kämpfen. Und Eric Young bekam dann noch die Unterstützung von der gesamten British Invasion. Und dann hätten wir das auch. So, die British Invasion sieht hier also gar nicht gut aus und unterstützt den Eric Young dann noch. Ja. Ja, ich glaube, wir machen heute eine 2-Stunden-Sendung. Das Segment hat mir nicht gefallen, das hätten sie sich sparen können. Ich fand's nicht weiter schlimm. Ich fand's nicht fantastisch, ich fand's aber unterhaltsam. Ich glaube, wir machen heute eine 2-Stunden-Sendung, Thomas. Ja. Aber das dürfen wir ja auch, denn wir hatten ja hier letztens eine Umfrage und die ist ja interessanterweise, ich glaube, mit 2 Stimmen vorne hat 90 Minuten gewonnen als Länge von einer Dropkick-Drama-Sendung. Da sind wir gleich angekommen, aber ich denke, wenn wir 2 Stunden machen, ist das auch nicht weiter schlimm. Vielleicht sind es ja auch 5 Stunden. Tja, und 2 Stimmen hinter 90 Minuten war interessanterweise 30 Minuten. Ja, das ist ja interessant. Ja, das ist interessant. Wir könnten natürlich statt 2 Stunden auch 4 mal 30 Minuten machen. Das können wir alles machen. So, machen Kann wir jeder weiter. sich so einteilen, wie er will. Machen wir weiter. So, es kam das nächste Match. Daniels besiegte D'Angelo Di Nero nach den Angels Wings. Das war ein schönes Match. Ja, das war ein sehr gutes Match. Ich auch so. Ich musste gerade mal kurz nachdenken. Das fand ich gut, ja. So, nach dem Match. Das Promo von dem Pope war vorher, ne? Das solltest du auf jeden Fall noch erwähnen. Ja, das war gut, das Promo. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Und das Interessante ist, da bin ich, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Der macht ja in seinen Promos immer, das macht er ganz witzig, Werbung für so einen komischen Energy Drink. Ja, das war also, ich dachte so, noch offensichtlicher geht Werbung nicht, aber trotzdem war das irgendwie sehr, sehr gut. Das hat er ja beim letzten Pay-Per-View auch schon so gemacht. Deshalb wird das ja so ein bisschen schon so ein Running Gag. Da bin ich, da würde mich interessieren, ob diese Firma das extra fordert, dass er das macht, oder ob TNA ihn einfach dafür ausgesucht hat als Best. Diese Werbung von diesem Energy Drink ist ja auch auf dem Ringboden. Genau. Mhm. Das ist so, bei den USC-Veranstaltungen ist das ja auch so. Mhm. Finde ich aber sehr gut. Also anstatt das irgendwie bei irgendwelchen Grafiken damit reinzuquetschen oder irgendwelche Trailer einzuspielen, finde ich das eigentlich viel unterhaltsamer. Ja, das Interessante, da bringst du ein interessantes Thema auf den Tisch, weil das auf den Ringbogen, Ringboden diese Werbung zu haben, das hat natürlich auch die Nachteile für die DVDs, wenn du die 3 Jahre später guckst, ist das ein bisschen komisch, ne? Wenn da irgendeine Werbung von irgendwas steht. Aber dann weiß ich auch nicht, wie das ist, ob man da irgendwann dann auch das Problem bekommen könnte, dass man das wieder rausnehmen müsste oder irgendwie sowas. Das kann ich mir bald nicht vorstellen. Aber WWE macht das interessanterweise nicht. Die könnten doch bestimmt auch Werbung verkaufen, weil der Ringboden ist ja nur eine große Fläche, wie man viel sieht. Die machen das interessanterweise nicht. Ne, die machen das dann lieber, dass irgendwie auf dem Kommentatorenpult eine Packung von diesen für Hähnchenflügeln rumsteht oder dass irgendwelche Trailer eingespielt werden oder bei diesen Grafiken mit Replay da dann Werbung steht. Ja, bei den Trailern ist das ja kein Problem. Das kannst du ja relativ einfach wieder rausnehmen. Aber bei dem Ringboden, wenn du da dir vorstellst, du machst das so wie bei diesem WWF-Logo, wie das früher ja mal in diesen Ringecken, an den Polstern war, das kriegst du ja nicht rausretuschiert, wenn du mal irgendwann in die Verlegenheit kommen würdest. Tja. Dann haben sie ein Problem. Wobei TNA natürlich auch weit nicht so viele DVDs mit Best of produziert wie WWE. Also das ist dann doch eher ein kleineres. Aber die machen ja auch die DVDs mit jeder Veranstaltung. Das stimmt. Also jedem Pay-Per-View natürlich, ne? Nicht jeder Sendung, jedem Pay-Per-View. So, wir gehen dann mal weiter. Mick Foley kam nun mit Popcorn heraus. Ja, da hat der Thomas bestimmt Hunger bekommen. Und setzte sich auf einen Stuhl in den Ring. Dann präsentierte er einige Videoeinspieler zu Abyss. Danach kam Abyss mit einem Barbed Wire. Popcorn esse ich gar nicht so gern. Was? Popcorn esse ich gar nicht so gern. Oh. Danach kam Abyss mit einem Barbed Wire Baseball Bat rein und brachte Mick Foley dazu, den Stuhl zu verlassen. Plötzlich war dann auf dem Screen Dr. Stevie zu sehen, der vermutlich Lauren festhielt. Jedoch war die Dame nur von hinten zu sehen, möglicherweise könnte es sich auch um jemand anderen gehandelt haben. Foley schalte Abyss mit, sie zu finden. Abyss lief sofort aus der Halle. Wusstest du, oder hast du das erst später gedacht, na, das ist jemand anders? Nee, das habe ich ja später gedacht. Das habe ich ja später gedacht. Ja, da weiß ich nicht, ob das so stimmt. Das wusste ich nicht. Das war mir nicht. Achso. Ja, dann, das weiß ich. Ja, dann glaube ich das. Achso. Ja, ja, gut. Wie es mit dem Segment weitergeht, dürfte dann wohl bei einem Backstage-Segment in der TV-Ausstrahlung zu sehen sein. Aha, interessant. Ja, auf jeden Fall versteckte sich dann nicht Lauren in dieser Verkleidung, sondern. Ja, und dann wurde. Hast du die Sendung nicht gesehen? Du liest doch da von irgendeinem Bericht was ab. Ja, ich lese von Wrestling Revolution ab, denn ich bin es leid, mir so viele Notizen zu machen und das ist viel praktischer. Oder musst du aber die Quellenangabe mit angeben? Ja. Wrestling Revolution. Aktuelle News im Wrestling, wrestlingrevolution.de. Ich finde die Sache ja nicht so berauschend, aber gut. Die war früher als WWE in Germany besser. Das stimmt, es ist aber praktisch, dass die Kurzberichte zu den Sachen haben. Moonsault hat nämlich immer nur so lange Berichte und die lese ich hier nicht ganz vor. Ja, und Power Wrestling ist mir zu unübersichtlich. Da muss Power Wrestling ist nicht aktuell. Power Wrestling ist gar nicht aktuell. Power Wrestling ist eigentlich nur eine Werbeseite. Vor allen Dingen musst du dich ja, wenn du in die News gehst, erst drei oder vier Untermenüs reinklicken, bis du mal irgendwo bei den Fernsehberichten überhaupt angekommen bist. Ja, die News sind aber auch nicht aktuell gehalten. Ja. Machen wir weiter. Ja, auf jeden Fall kam dann auch noch Mick Foley dazu und hat dann den netten Abyss zusammengeschlagen. Ja, das ist aber auch nicht nett von ihm, ne? Nee. Jetzt folgt ein Falls Count Anywhere Match, aber nicht gerade für... Moment mal, wie fandst du das denn, dass Mick Foley im Promo erzählt hat, dass er gegen Edge 2006 das Match des Jahres hatte? Dass er also quasi erzählt... Ja, das fand ich sehr interessant. Sehr interessant. Dass das Match des Jahres 2006 nicht bei TNA war, sondern bei WWE. Das war nicht so clever, oder? Ja, ich weiß nicht. Ob das jetzt unbedingt dadurch so abgewertet wird, finde ich nur nicht gerade. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass er das jetzt so erwähnt hat. Ich hatte dabei auch so ein bisschen drauf gewartet, dass da noch irgendwas kommt. Ja, es folgte ein False Count Anywhere Match, aber nicht gerade für Männer, denn die Frauen trafen hier aufeinander. Zwei Frauen, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Die eine hatte ich schon mal gesehen, die andere nicht. Also diese, wie hieß sie, Alyssa Flash, die habe ich schon mal gesehen. Genau, und dann gab es ja noch eine Ayako Hamada. Hamada, genau. Hamada. Die war gut. Wobei, die waren beide gut. Ja, gibt ja einige sehr harte Attacken und am Ende gibt es einen sehr, sehr guten Move von dieser Hamada. Die zeigt nämlich gegen Alyssa Flash einen Moonsault von der Ringecke. Nicht ja, in den Ring. Es gab vorher ja noch einen sensationellen Move. Ja, bitte. Und zwar war ja die haben ja dann auf der Ringrampe gekämpft und dann ist die Alyssa Flash quasi relativ oben auf diesen Boden, der unterhalb der Ringrampe ist, geschmissen worden und dann hat ja die Hamada Anlauf geholt und ist von der Ringrampe mit so einer Rolle quasi auf sie, die ja deutlich weiter unten stand, draufgesprungen. Das fand ich auch relativ riskant und das hat alles gut geklappt. Ja, sie wurde sehr, sehr gut aufgefangen. Ja. Ja, und dann gab es einen Moonsault gegen Alyssa Flash, nicht in den Ring, sondern außerhalb des Rings, aber das ist noch immer nicht genug, denn es gab einen Moonsault durch den Tisch nach draußen. Und der war echt, also hammerhart auf dem Tisch gelandet, gar nicht irgendwie abgegrenzt. Sie ist wirklich erst durch diesen Tisch gekracht und kam dann erst auf, nicht vorher. Also, harter Move. Ja, das ist die, dann gab es ja auch einige. Sah sehr gut aus. Die Hamada ist ja wohl Japanerin. Und die andere, denke ich, hat viel wahrscheinlich auch in Japan gekämpft. Die hatten ja auch einige so typische von diesem harten japanischen Kampfstil, so die Chops untereinander, die relativ laut geknallt haben, obwohl die wohl auch ziemlich kräftig waren. Also das war schon typisch japanisch. Das hat mir gut gefallen. Beste Frauenmatch seit Monaten. Oh Gott, oh Gott. So ein Teller kaputt gemacht? Nee, das Stümpfchen hier, das ist, glaube ich, unten ein bisschen feucht und klebte deshalb ein bisschen an dem Tisch hier fest. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, die Feuchtigkeit, ob da was aus der Teekanne rausgelaufen ist. Es ist auf jeden Fall glücklicherweise kein Wachs. Das wäre nicht gut. Es folgt ein Stretcher-Match. Ja, warum eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Vorher, also am Abend gab es ein Interview mit Bobby Lashley, wo dann Rhino auf einmal Bobby Lashley da in diesem Backstage-Gang gespeert hatte. Jetzt gab es dieses Stretcher-Match. Fällt dir übrigens was auf? Ne, was denn? Bei dieser TNA-Sendung hat wohl offensichtlich Vince Russo das Booking, oder? Meinst du? Woran merkt man das? An einem Stretcher-Match oder daran, dass dieses Stretcher-Match ein komisches... Der Witz ist ja der, es war ja nicht nur dieses Stretcher-Match. Ja, es gab ein komisches Ende, wo ich auch erst dachte, hä? Gauntlet-Match, für das es eigentlich keine Begründung gab. Dann gab es das Count-Fall-Anywhere-Match von den Frauen, wo es ja an sich auch keine Begründung war. Das war halt einfach nur irgendwie so da. Und jetzt gibt es das Stretcher-Match. Das heißt, in einer Fernsehsendung schon drei Gimmick-Matches. Ja. Das ist schon ein bisschen eigentümlich, aber das ist typisch Vince Russo. Wobei ich muss sagen, ich fand das in der Sendung gar nicht schlimm. Mir hat die Sendung sehr gut gefallen. Auf jeden Fall hat das Stretcher-Match, wer hat das gewonnen? Das hat Bobby Lashley gewonnen. Gegen wen denn eigentlich? Gegen Rhino, und zwar musste er den dann erst auf diese Stretcher packen, und dieses Stretcher ging dann noch nach draußen, außerhalb der Arena, und da musste dieses Stretcher auch noch in einen Krankenwagen gepackt werden. Das wusste ich auch erst nicht, dass das so sein musste. Das ist auch normalerweise nicht. Bei den normalen Stretcher-Matches, da schmeißt du den über eine Linie. Rollst du den über eine Linie, und das mit dem Krankenwagen hast du normalerweise. Ich meine auch, dass an der Tür eine Linie war. So. Naja, war mittelmäßig. War schlecht. War mittelmäßig. Ich fand's schlecht. Ja. Ich finde Bobby Lashley langweilig. Ich finde Rhino finde ich in letzter Zeit gar nicht so schlimm. Aber das war irgendwie klar, dass Bobby Lashley gewinnt. Und von daher war das alles ziemlich langweilig. Und Stretcher-Match sind sowieso immer ziemlich langweilig. Also es gibt wenige, die das wirklich vernünftig hinbekommen. Ja. Ich habe hier jetzt gerade im Gedächtnis Shawn Michaels gegen Batista. Und das ist auch das einzige vernünftige Stretcher-Match, was mir jetzt gerade so einfällt. Ja, es gab nochmal irgendeins. Mit Rob Van Dam, es gab in der ECW. Es gab mal eins, da war Jeff Hardy mit dabei. Und da hat Jeff Hardy die Liege quasi mit so als rollenden Untersatz benutzt. Ja, das war SmackDown gegen Matt Hardy. Das war Jeff gegen Matt, glaube ich, ne? Ja, bei SmackDown. Aber es gab auch noch bei ECW zum Beispiel, gab es mal was zwischen RVD und Sabu, auch ein sehr gutes Stretcher-Match. Ja. So, dann wird hier noch ein Match zwischen Keith James und einem Jobber gelistet, das fand aber ja bei den Fernsehausstrahlungen dann nicht statt, wurde auf jeden Fall nicht gesendet. Okay, James, wusste ich gar nicht, dass er überhaupt noch bei TNA ist. Ich dachte, der wäre weg vom Fenster. Anscheinend wohl doch nicht. Es folgte der Main Event, ein Non-Title-Match. AJ Styles gegen Kurt Angle. Tolles Match. Das war sensationell gut. Ohne Werbeunterbrechung. Ja, man wusste natürlich vorher, ich wusste vorher, dass es unentschieden ausgeht, das hat man auch überall lesen können. Dann haben sie auch bei dem Match im Gegensatz zu den meisten anderen Matches gesagt, dass es ein 20 Minutes Time Limit gibt und da konnte man. Es gab bei anderen Matches aber auch Time Limits, so von 10 Minuten und so. Haben sie das überall gesagt? Da ist es mir nicht aufgefallen. Also mir fiel es einmal auf, dass da irgendwo 10 Minutes Time Limit und so. Ich glaube sogar bei dem Frauenkampf. Ja, dann ist es mir nicht aufgefallen. Ja, ich wusste es jedenfalls vorher. Aber das hat dem Match auch nicht geschadet. Es war sehr, sehr gut. Am Ende war, also es war auf einmal dieser, wie viel Grad war das? 360 Grad? Nee. 450. Ja, genau, 450 Grad Splash. Eine vollständige Umdrehung und eine halbe Umdrehung noch dazu. Ja, und dann auch noch als Springboard vom dritten Seil. Also das war natürlich sehr, sehr gut. Es gab einige sehr, sehr guten Moves. Am Ende waren es mir ein paar zu viele Nearfalls, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ansonsten war es sehr, sehr gut und am Ende hatte Kurt Angle den AJ Styles im Ankle Lock und da kam dann auf einmal die Ringglocke. Der Referee wusste erst nicht, was es war. Und es war ein Draw, denn die 20 Minuten waren vorbei. Ja, ein Draw. Ja, aber ein sensationell gutes Match, also für mich so. Und eigentlich auch ein ganz logisches Ende. Gut gemacht. Ja. Für mich so im 4-Sterne-Bereich. Für mich, was war das? Genau, 4 Sterne. Das war nur mein Computer, ja. Aha. Das Einzige, was ich ein bisschen irritierend fand, ich möchte gar nicht mal sagen, was mich gestört hat. Also das Match selber, da hat mich eigentlich wenig dran gestört. Mhm. Was mich gestört hat, ist, der Pay-Per-View, der jetzt kommt, Bound for Glory, da kämpft Kurt Angle gegen Matt Morgan und das wird auch das ist an sich, schlechter als dieses Match. Genau, das ist an sich eine schlechtere Ansetzung wie das und AJ Styles und gegen Sting wird auch ein schlechteres Match wie das hier. Das ist das Problem. Genau, und nach diesem Match kam ja dann auch noch das Hype-Special und zwischen dem Hype-Special, da kamen ja dann auch noch die Backstage-Interviews von Jeremy Borish sowohl mit Kurt Angle als auch mit AJ Styles. Und da hatte man den Eindruck, okay, die bereiten im Prinzip jetzt schon das Rematch zwischen Kurt Angle und AJ Styles dann bei dem übernächsten Pay-Per-View vor. Und das würde ja dann bedeuten, dass schon, also das glaube ich aber auch, dass das so ist, dass im Prinzip die Ergebnisse von diesem Pay-Per-View erstens schon klar sind und zweitens, dass man eigentlich jetzt schon weiß, dass beim übernächsten Pay-Per-View Event sein wird. Mhm. Das finde ich, das ist ein bisschen problematisch. Das stimmt, also die Main Events sind nicht so gut. Dafür gibt es bei Bound for Glory aber einige andere sehr gute Matches. Ja, und dann kam nach TNA halt noch diese Zusammenfassung der wichtigsten Match von Bound for Glory. Ja, sehr gut gemacht. Das war quasi so ein Hype-Special. Sehr gut gemacht. Nicht nur die Matches, sondern wo sie auch noch neue Aufnahmen, wo sie die Wrestler irgendwie gefilmt haben beim Training und zu Hause und irgendwie im Studio und befragt haben und Interviews. Das heißt, das haben sie so ein bisschen abgeguckt, wie das UFC macht mit den Countdown-Shows, nur halt nicht ganz so gut und professionell. Also da wurde ja im Vorfeld gesagt, dass das sensationell gut war. Das fand ich jetzt nicht. Das war gut, aber auch nicht herausragend. Aber es war auf jeden Fall besser als das, was WWE im Moment macht, um die Pay-Per-Views quasi zu bewerben. Das stimmt, wobei natürlich das jetzt auch der wichtigste TNA-Pay-Per-View im Jahr ist und ja. Ne? Ja. Ja, der hat es dann auch verdient. Mhm. Gerade nur, dass, wie gesagt, dass der Main-Event, dass das dann nicht Kurt Angle gegen AJ Styles ist. Ja. Naja, das war so, auf jeden Fall einiges. Sowieso, da kommen wir jetzt gleich dann bei den Tipps dazu, dass es zu viele Matches bei Bound for Glory gibt, wo man relativ gut tippen kann, wo man eigentlich schon so gut wie sicher weiß, wer das gewinnen wird. Findest du? Ja. Gut, dann wollen wir jetzt aber auch mal tippen. TNA Bound for Glory aus dem Brand Event Center in Irvine, Kalifornien. Man wandert also mal wieder woanders hin. Wahrscheinlich ist es eine größere Halle, gehe ich mal von aus. Ja, und was ich so in den Werbungen gesehen habe, sind die Eintrittspreise, glaube ich, gar nicht so niedrig. Da bin ich mal gespannt, wie voll das werden wird. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist, das war letztes Jahr auch schon so bei Bound for Glory, was ganz interessant finde, dass TNA da höhere Kosten, Preise nimmt. Denn also bei WWE kann man das, ist schon klar, ne? Also da ist das natürlich von dem Aufbau her ziemlich aufwendig, aber TNA hat bei dem Pay-Per-View eigentlich ja nicht viel größere Sachen vom Entrance her. Ja, und WWE kämpft ja mittlerweile darum, bei WrestleMania diese Riesenhallen mit 50.000, 60.000, dass die wirklich voll werden. Das war ja früher auch anders, da waren ja die Karten alle nach einer Stunde immer schon verkauft. Da müssen wir jetzt richtig sich ein bisschen bemühen, ne? Ja. Und da wird TNA erst recht Schwierigkeiten haben. Ja. Wir fangen an mit dem Tippspiel. Ja, mach mal. TNA Knockouts Women's Championship ODB, aktuelle Championess, gegen Terra, gegen Awesome Kong. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Nö, fang du mal an. Ich würde mal den Titel Terra geben. Ja, ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, dass man nun nach einiger Zeit Terra den Titel auch geben möchte. Denn die ist da jetzt ja neu hinzugekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sehr viele Hoffnungen in Terra hat. Ich glaube auch, dass man eigentlich eine Fehde Terra gegen Awesome Kong haben will. Und da Terra ja im Moment auf der Heel-Seite eher ist, macht das immer Sinn, erst dem Heel den Titel zu geben und dann quasi das Babyface den Titel jagen zu lassen. Awesome Kong hat hier in der Hausshow in Hannover sowieso schon Babyface gespielt. Und bei den Shows, bei den Impacts ist mir das noch nicht so klar. Aber ich denke, sie wird dann eindeutig Babyface werden. Ja. Es folgt ein TNA Knockouts Tag Team Championship. Du hast auch auf Terra getippt? Das fragst du jedes Mal, wenn wir tippen. Ja, habe ich auch schon gesagt. Achso, ja, das ist ja. Ja, man muss das nochmal sicherstellen, weil du ja gerne so zwischen den Zeilen bist. Ergebnisse zu manipulieren. Ja. Ich. TNA Knockouts Tag Team Championship. Taylor Wilde und Sarita als aktuelle Champions oder Championesses gegen The Beautiful People. Du fängst an. Nee. Klar, weil ich habe gerade zuerst Terra getippt. Das stimmt ja gar nicht. Doch. Ja, ich weiß nicht. Taylor Wilde und Sarita sieht man wenig, da die Beautiful People mehr zu sehen sind. Und insgesamt auf mich auch einen besseren Eindruck machen, weil die halt auch einfach mehr zu sehen sind. Und ich darauf auch hoffe, mehr oder weniger tippe ich auf die Beautiful People. Ja, das mache ich auch. Okay. Ja, dann haben wir ein Match, was TNA erfunden hat. Ein Match, auf das ich mich auch sehr besonders freue. Vor allem, wenn ich mal auf die Teilnehmerliste gucke, es ist ein Ultimate X-Match Number One Contendership vor den X-Division-Teil. Amazing Red gegen Suicide, gegen The Pope, D'Angelo De Niro, gegen Daniels, gegen Homicide. Das sind alles Leute, die fantastische High-Fly-Moves zeigen können. Deshalb freue ich mich da sehr drauf. Thomas? Ja, ich glaube, das legt nochmal vor, wer alles dabei ist. Amazing Red, Suicide, The Pope, D'Angelo De Niro, Daniels und Homicide. Ich glaube auch, also erstmal fand ich das natürlich ziemlich dämlich, dass der Amazing Red sich sozusagen, eigentlich sollte es ja nicht um den Titel gehen, sondern eigentlich sollte es ja bei dem Match ursprünglich darum gehen, dass da der Herausforderer für den Titel bestimmt wird. Und dann hat ja in dieser Show Don West quasi angekündigt, Amazing Red hat noch nie dieses Ultimate X mitgemacht, der musste so unbedingt mal mitmachen und deshalb macht er da jetzt freiwillig mit. Das ist natürlich eigentlich dämlich, seinen Titel in so einem Kampf aufs Spiel zu setzen. Von daher ist das Booking ein bisschen albern. Das Match wird wahrscheinlich herausragend werden und ich würde mal hoffen, dass der Pope tatsächlich, weil ich den jetzt auch schon die ganze Zeit so gelobt habe, dass der den Titel holt. Mhm. Ich würde mir das wünschen. Und der TNA, glaube ich, in dem auch sehr viel Vertrauen hat und den ja auch momentan immer ein sehr gutes Match steckt und mit dem viel macht, tippe ich auch auf The Pope, D'Angelo De Niro. Ja, dann müssen wir gleich auch mal was Unterschiedliches tippen. Mhm. Jetzt dreht der Nachbar hier drüben gerade mal wie so ein Bekloppter die Musik auf. Jetzt bin ich ja über einen Elbern. Was? Was hört der denn für Musik? Ich weiß nicht, ich höre nur Bass raus. Das ist wahrscheinlich so, ja, halt so Bassmusik halt, nicht, ja. Was ist denn Bassmusik? Bassmusik. Bassmusik ist, wo Gesang sowas von egal ist, weil da, ja, will ich nichts weiter zu sagen. Singen ist auch überbewertet, ne? Was? Singen ist ja auch überbewertet, oder? Nee. Nee. Es folgt ein TNA and IWGP Tag Team Championship Full Metal Mayhem Match. Das heißt, erklär mal, was Full Metal Mayhem ist. TLC, Tables, Ladders, Chairs und ich glaube, es gibt hier auch noch Chains, also Ketten. Genau. Gut, dann habe ich das nicht verstanden. Die hat Bubba Ray in der Sendung bei dem Interview ja auch vergessen. Die Chains. Er hat ja auch gesagt, Tables, Chairs, Ladders. Das heißt, er hat das TLC in der Reihenfolge ein bisschen verstanden. Es gibt ja, es gab da ja auch noch bei Impact dieses Promo, als dann wo dann Mike Tenay mit den vier Leuten da spricht von dem Team und die anderen dann Backstage bei diesem Buffet sind und die sich dann auf einmal mit da fertig machen mit den Leitern und so. Da habe ich auch gedacht, Mensch, da beim Buffet bei denen gibt's aber nicht viel zu essen. Da waren irgendwie drei Tische und ich glaube auf den drei Tischen standen insgesamt irgendwie zwei Schüsseln oder so. Ja, es ist. Da dachte ich, na, dafür, dass die alle so dick sind, ist da aber wenig zu essen. Alle auf Diät. Genau. Es war ganz interessant, war voll und ganz Trash, war aber irgendwie auch ganz interessant. Ich fand das ganz witzig, aber das war halt typisch TNA. Da ja. Hat wahrscheinlich irgendjemand zwei Minuten vorher gedacht, das war ja bei WCW früher auch so chaotisch organisiert, oh, da müssen wir noch irgendwas einbauen und dann haben sie es nicht mehr geschafft, da richtiges Catering aufzustellen. Dann haben sie da zwei Schüsseln hingestellt. Oder die wollten wirklich Geld fürs Essen sparen. Ja, man weiß es nicht. Oder das Essen war schon leer. Man weiß es nicht, aber wegen, es kann natürlich sein, dass sie das ganze andere Essen vorher schon aufgegessen haben. Also jetzt gibt's TLCC und du wolltest jetzt sagen, du müsstest noch sagen, dass es um zwei Titel geht. Ja, um TNA und IWGP Titel, das habe ich aber auch schon gesagt. Ist ganz komisch, ne? Das heißt wahrscheinlich, dass es zwei Kämpfe quasi gibt und dann auch theoretisch zwei Sieger. Weil bei dem TLC, da hängen ja irgendwie oben die Titel. Das heißt, man muss zwei Leitern und insgesamt dann vier Titel runterholen. Ja, vielleicht hängen die alle zusammen an einem Stück. Ich glaube, die hängen an zwei verschiedenen Stellen. Und wahrscheinlich ist, wenn der erste Satzgürtel runtergenommen ist, ist der Kampf wahrscheinlich noch gar nicht zu Ende. Dann geht es weiter und dann geht es nochmal um einen zweiten Satztitel. Ja, wahrscheinlich entweder die hängen alle zusammen oder sie sind halt unabhängig voneinander und man kann sich dann halt einen aussuchen oder bestmöglichst beide runterholen. Ich vermute, dass die an verschiedenen Stellen hängen. So, die TNA Champions, Booker T und Scott Steiner gegen die. Ja, wie tippen wir denn das jetzt eigentlich? Wenn es dann, es könnte auch zwei Sieger geben. Das heißt, wir können auch theoretisch dann zwei Teams ja haben. Lass uns erstmal die Teilnehmer vorlesen. Ja. Booker T und Scott Steiner, The British Invasion, Team 3D und Beer Money. So, wir tippen jetzt zwei Teams, unabhängig ist, wer welchen Titel gewinnt. Das ist egal. Das ist egal. Also zwei Sieger, es können aber auch dieselben sein. Tja. Ich tippe mal als erstes Team 3D. Jetzt bist du dran. Ich tippe darauf, dass Team 3D ebenfalls gewinnt. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, vielleicht die IWGP Tag Team teilen. Ja, welche? Ist mir dann egal. Ja. Jetzt würde ich ja auch noch gern Beer Money tippen, aber eigentlich müsste man ja auch irgendwie ein Heal-Team-Titel geben. Ne? Vor allem, wenn beide Titel, ich kann mir bald nicht vorstellen, dass beide Tag Team-Titel wechseln. Booker T und Scott Steiner müsste man eigentlich Titel wegnehmen, wenn Steiner aufhört und Booker T auch geht. Also ich tippe schon mal darauf, dass British Invasion die zweiten Titel bekommt. Das ist eigentlich ganz komisch. Ich überlege gerade, ob ich meinen Tipp Team 3D wieder zurücknehmen muss und sagen muss Beer Money. Aber Beer Money ist im Moment auch nicht so gut dargestellt irgendwie. Was ich gar nicht verstehe, weil bei der Hausshow hier waren das die absoluten Superstars. In der Sendung sind die jetzt auch bis auf dieses Interview gar nicht vorgekommen. Nee, auch in keinem Match oder so. Das ist ganz komisch. Aber ich tippe. Ich tippe zweimal Team 3D. Oh. Risikotipp, weil wir müssen auch mal einen Unterschied haben. Ja, warum nicht? So, dann folgt ein. TNA Legends Championship. Ja, das ist auch ein alberner Kampf, ne? Ja. Kevin Nash als aktueller Champion gegen zwei Leute, die gar keine Legenden sind, und zwar Eric Young und Hernandez. Genau, deshalb ist das albern, weil das wirklich keine Legenden sind. Ich tippe und hoffe auf Kevin Nash. Ja. Bei dem Match fällt es mir schon ein bisschen schwierig. Ich tendiere gerade zwischen Hernandez und Kevin Nash. Mhm. Weil, also Eric Young hoffe ich nicht. Also Eric Young finde ich eine Katastrophe. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass Hernandez die ganze Zeit gepusht und gepusht und gepusht wird. Und vielleicht will man ihm wirklich dann noch auch sogar mal einen Titel geben. Tja, entscheide dich jetzt. Ich tippe auch auf Kevin Nash. Gut. Dann folgt ein Monsters Ball und der Monsters Ball trägt nur noch den Nebentitel Hardcore Extreme. Was ist eigentlich genau ein Monsters Ball? Alle Waffen dürfen eingesetzt werden. Alles ist erlaubt. Es wird, also ich denke, es wird extrem blutig. Aber die Ringseile bleiben Ringseile. Es wird nicht irgendwie Barbed Wire statt Ringseile, ne? Dann würde Barbed Wire dastehen. Ne, ist schon. Aber es wird extrem blutig, denke ich mal. Ja, der Abyss hat ja irgendwie gesagt, er lässt Mick Foley bluten, die er noch nie zuvor geblutet hat. Genau. Und der Abyss selber, der will ja immer bluten bis zum Ende. Auf wen tippst du? Oh, da hat er aufgelegt. So, wir warten jetzt kurz, bis Thomas zurückruft. Das kann nicht lange dauern. Das wird gleich sofort stattfinden. Ja, soll ich denn schon mal tippen? Ist schwierig. Mick Foley ist ja jetzt ganz neu bei TNA dazugekommen. Die Frage ist, ob man bis der jetzt schon lange Zeit bei TNA so dieser Hardcore-Extreme-Meister war, gegen den vorigen WWE-Hardcore-Meister verlieren lassen will. Ich kann mir das bald nicht vorstellen. So, jetzt ruft der Thomas zurück. Bist du da? Aber noch? Hi, hallo Thomas. Läuft die Aufnahme noch? Ja, läuft noch. Da habt ihr gerade live einen Ausfall der Telekom erlebt. Auf einmal stand hier auf meinem iPhone kein Netz und deshalb hat es wahrscheinlich aufgelegt. Es ist schwierig zu tippen. Hatten wir das früher nicht auch schon mal? Ja, das haben wir öfter mal. Ich weiß nicht, vielleicht wird auch nach 2 Stunden automatisch mal ganz kurz unterbrochen, wenn die Leute glauben, dass jemand vergessen hat aufzulegen, dass das dann die Kosten nicht explodiert. Wenn jemand vergessen hat aufzulegen. Das war wahrscheinlich, da kannst du ja mal auf die Aufnahme gucken, das war wahrscheinlich so ziemlich genau bei 2 Stunden, ne? Ja, das ist gut möglich. Vielleicht gibt es da irgendwie... Ja, ich habe den netten Zuhörern gerade schon, als du aufgelegt hattest, beziehungsweise das Netz... Ich habe nicht aufgelegt. ...gekappt war, habe ich den netten Zuschauern schon meinen Tipp verraten. Sag und mal. Zwar Mick Foley. Oder? Nee, das ist ja Quatsch, das habe ich jetzt ja gar nicht gesagt. Ich habe gerade Abyss gesagt. Abyss. Ich hätte nämlich jetzt auch auf Abyss getippt, weil ich glaube wirklich, Mick Foley wird nicht mehr so viel machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man den WWE, den Ex-WWE Hardcore-Meister gegen den Langzeit-TNA-Hardcore-Meister verlieren lassen will oder gewinnen lassen will. Ich glaube auch wirklich, dass Mick Foley im Prinzip die Aufgabe hat, die jüngeren Leute, und Abyss ist ja im Verhältnis zu ihm dann wohl noch ein paar Jahre länger mit dabei. Ich glaube, dass man Abyss dann eher aufbauen möchte. Und das macht man ja üblicherweise so. Also deshalb würde ich auch auf Abyss tippen. Gut. Dass das quasi die offizielle Übergabe des Fackelstabes an Abyss dann ist. Es folgt ein MMA versus TNA Submission Match. Bobby Lashley gegen Samoa Joe. Also das finde ich von der Bezeichnung her vollkommen albern, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Bobby Lashley gewinnen wird. Und vom Titel her hat dann sozusagen MMA gegen TNA gewonnen. Das heißt, TNA ist der Verlierer. Ja, das ist von dem Booking sehr schlecht gemacht und ich gehe auch davon aus, dass Lashley gewinnt. Ja. Alles andere wäre nur doof und ja, ist von dem Booking sehr, sehr schlecht. So, das ist so eines dieser Matches, wo ich sage, da ist relativ klar, wer gewinnt. Ja, und da ist das Booking sehr schlecht gemacht. Ja. Dann folgt Kurt Angle gegen Matt Morgan. Ja, also aus meiner Sicht... Es müsste Kurt Angle gewinnen, aber ich... Ach, könnte so, mir vorstellen, dass Matt Morgan eigentlich gewinnt. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Du musst, glaube ich, zuerst tippen. Nö. Ja. Ich habe gerade vor dir gesagt, dass ich auf Lashley tippe. Naja, habe ich auch gesagt. Das ist ja auch egal. Ja. Ich würde... ich tippe auf Kurt Angle. Die haben zwar mit Matt Morgan da diesen... den Vertrag jetzt um 5 Jahre verlängert und in diesem Hype-Special hat ja die Dixie Carter auch gesagt, dass Matt Morgan die Zukunft ist und dass er alles hat und eigentlich müssten sie mal einen Riesensieg geben. Ich glaube aber, das passiert noch nicht jetzt. Ich glaube, Kurt Angle wird gewinnen, damit der zukünftige Main-Event zwischen AJ Styles und Kurt Angle gut aufgebaut werden kann. Ich glaube, Kurt Angle gewinnt. Da mache ich hier den Risikotipp und tippe auf Matt Morgan. Es folgt ein TNA World Heavyweight Championship Match. Aktueller Champion AJ Styles trifft auf Sting. Is it the final curtain of Sting? Ja, diesmal darfst du anfangen zu tippen, aber das ist leicht zu tippen. Ja, das ist sehr leicht zu tippen. AJ Styles. Ja, genau. Sag ich auch. Wenn du jetzt aber sagst, im Kampf davor gewinnt Matt Morgan, was sagst du denn dann, wenn AJ Styles den Titel gewinnt, was der nächste Main Event des nächsten Pay-Per-Views wird? Wird das dann trotzdem Rematch Kurt Angle gegen AJ Styles oder wird das dann Matt Morgan gegen AJ Styles? Vielleicht wird es erst noch was mit Matt Morgan gehen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es sogar ein Triple Threat. Man weiß ja bei TNA nie so genau. Ja. Ja gut, dann haben wir jetzt alles getippt. Es gibt wieder, wie üblich bei Vince Russo, viel Gimmick-Matches, ne? Mhm. Es gibt Monsters Ball, es gibt Full Metal Mayhem, dann gibt es Ultimate X. Gibt's sonst noch irgendwas? Das war's dann, ne? Triple Threat? Ja, das sehe ich noch nicht gerade als Gimmick. Aber es ist eine erschreckend große Zahl von Matches. Es gibt nämlich ganze 9 Matches auf der Card. Oh ja, wir haben noch ein Match vergessen. Das könnte sogar richtig gut werden. Es gibt in der Pre-Show, ich hoffe, dass man die irgendwo sehen kann. Oh ja, was mit Motor City Machine Guns, ne? Genau, Motor City Machine Guns gegen Legal Consequences. Also Jay Lethal und Consequences Creed. Und wenn die in der Pre-Show richtig ein bisschen Zeit bekommen, also wenn die 15, 20 Minuten bekommen, das kann ja manchmal sein, dann kann das ein richtig klasse Match werden. Ja, Thomas, dann auf wen tippst du? Dann sind es quasi 10 Matches. Ich hoffe mal, dass die Motor City Machine Guns gewinnen. Deshalb tippe ich auch auf die. Weil ich mir das wünsche. Ich wünsche mir das auch. Ich finde die nämlich sehr nett. Und deshalb tippe ich da auch drauf. Ja. Also 10 Matches. Ja. Der Pay-Per-View dürfte diesmal ziemlich lang gehen. Die TNA-Pay-Per-Views sind ja sowieso mal ein bisschen länger. Die gehen ja mal eigentlich 2,50 oder so. 2,50? Entweder gibt es kurze Matches oder das wird wirklich, bei WrestleMania geht ja auch ein bisschen länger, das wird dann wirklich auch so ein 3,5-Stunden-Pay-Per-View oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem Pay-Per-View-Dienst einen längeren Vertrag abgemacht hat, um dann, wenn es dann wirklich länger gehen sollte, auch die Zeit dazu haben. Na, ich hoffe mal. Das ist ja bei WCW mal schief gegangen, ne? Und da hat man ja, wir machen das 98, da war doch mal dieser Pay-Per-View, was war denn da? Da war, glaube ich, das Rematch zwischen Hulk Hogan und Ultimate Warrior, dieses furchtbare Match, und ist da nicht mittendrin bei einigen dann der Pay-Per-View auf einmal zu Ende gewesen? Ich weiß nicht genau. Und dann haben sie doch irgendwie das Match nochmal gezeigt im freien Fernsehen, und ich glaube, den Leuten empfohlen, dass sie mit ihrem Pay-Per-View-Anbieter, weil die hatten das eigentlich anders geklärt, dass sie ihren Pay-Per-View-Anbieter anschreiben und das Geld zurückverlangen oder so. Das war so eine typische WCW-Geschichte. Vince Russo natürlich. Ja, wir haben noch 2 Zusatztipps für diesen Abend. Wir tippen noch, was der Opener wird. Ich tippe auf Ultimate X. Wirklich? Ja. Ich tippe auf das Women's Tag Team Match. Okay. Was ist der zweite Zusatztipp? Ja, ich muss mir das eben notieren. Ja. Du hattest auf X getippt. So, was wird der Main Event? AJ Styles gegen Sting. Ist ja klar. Sehe ich auch so. Ja, das ist einfach. Okay, dann haben wir das. Ja, es gab diese Woche noch ein anderes wichtiges Wrestling-Match. Mhm. Und zwar habe ich nicht nur ein 4-Sterne-Match diese Woche mit Kurt Angle gegen AJ Styles gesehen, sondern ich habe noch ein zweites 4-Sterne-Match gesehen. Und zwar habe ich mir in den letzten beiden Sendungen, ich habe die letzten beiden Wochen mir die Sendung von Ring of Honor nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder angeguckt. Ring of Honor hat ja auch eine Fernsehsendung, die also auch eine knappe Stunde geht, immer so 55 Minuten. Also nicht so ganz lang, wie diese 3-Stunden-Pay-Per-Views ist. Und weil irgendwie mir das mit WWE, mit diesen ganzen Skits und Segmenten auf die Nerven ging und ich mal wieder Lust hatte, wirklich reines Wrestling zu sehen, habe ich in der letzten Woche Ring of Honor mir angeguckt. Ich glaube, die Sendung läuft in Amerika am Sonntag. Und in dieser Woche auch. In der letzten Woche gab es schon einen ganz interessanten Main-Event. Die haben nämlich ziemlich viele Tech-Teams. Und die haben etwas gemacht im Main-Event. Das haben die irgendwie Tech-Team Honor Rumble genannt. Und das ist quasi so eine Art Royal Rumble mit Tech-Teams. Das war ganz interessant. Aber in dieser Woche hatten die ein Main-Event zwischen dem japanischen Wrestler Kenta, von dem CM Punk da diesen Go-To-Sleep hat, der auf jeden Fall vor CM Punk den benutzt hat, gegen Chris Hero. Und das war auch ein Match, der ist, üblicherweise haben die Matches da auch eher so um die 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten, das ging fast 20 Minuten. Und das war wirklich auch sensationell gut. Dem würde ich auch 4 Sterne geben. Und wenn du eine Chance hast, dann solltest du dir da mal die Ring of Honor-Sendung vom letzten Sonntag angucken. Ja, die aktuelle Sendung kann ich mir gerne angucken. Ich habe jetzt ja auch alles an Wrestling in der Woche durch, was ich sehen muss und will, und dann kann ich also das ja machen. Die kann ich empfehlen, und wenn du dir nicht alles angucken willst, dann gehst du halt einfach auf, weiß ich nicht, 35 Minuten oder so. Da fängt dann der Main Event an und das ist wirklich ein klasse Match. Gut, da möchte ich noch erwähnen, dass ich heute mein neues WWE-Magazin bekommen habe. Da ist sind die Ex auf dem Cover, und was sehr gut ist, die haben ein neues Design und das ist echt sehr, sehr gut. Und die haben auch ein paar neue Rubriken. Es gibt jetzt jeden Monat in jeder Ausgabe, warte, ich blätter da eben hin, jeweils eine Seite, wenn ich es denn finde, voller einmal Reviews von Spielen, einmal Reviews von Musik und einmal Reviews von DVDs. Was werden denn da für Musikalben in dieser Ausgabe? Ja, ich möchte vorne anfangen. Ich möchte einmal bei den Spiele-Reviews anfangen. Hier ist es natürlich das neue SmackDown vs. Raw. Das hat natürlich auch eine perfekte Gesamtwertung. Ich weiß nicht, wie man bei Grafik auf 5 Punkte kommt, aber egal. Ja, Spiele ist nicht weiter interessant. Aber jetzt, Musik ist sehr, sehr interessant. Mhm. Obwohl ich nicht viel Vertrauen in den Musikgeschmack der WWE habe. Aber in diesem schon. Im Spotlight des Monats, Pearl Jam, Backspacer. Ja, die ist sehr gut. 4 Punkte von 5. Die ist auch sehr gut. Dann Alice in Chains, Black Gives Way to Blue. Die hat bestimmt 5 gekriegt. Die hat nur 3. Oh, das ist aber nicht, das ist wahrscheinlich falsch. Ich habe die ja nicht gehört, aber so nach dem, was ich bisher drüber gelesen habe, du hast, ja, was sagst du denn dazu? Bisher noch gar nichts. Musst du warten. Hast du die noch gar nicht gehört? Doch, aber ich muss mir die, glaube ich, noch einmal anhören. Aber da gibt's dann auch was in Sounds zu. Sounds gibt's ja auch irgendwann nochmal. Das erzählst du, glaube ich, noch schon seit einem halben Jahr. Also ich habe die Ausgabe fertig auf dem PC, aber ich kann ja nicht alles, was ich habe, auf einmal in einer Woche zusammenliefern. Du hast die schon fertig? Mhm. Ei. Es kommt noch. Ich glaube das ja nicht. Es kommt danach auch noch eine Ausgabe. Ich vermute ja, dass die Ausgabe, deine neue Ausgabe dann kommt, wenn man die CDs, die du da besprichst, schon gar nicht mehr bestellen kann. Das ist möglich. So, dann gibt's hier noch was von Baroness. Ja, von denen habe ich auch was gehört. Die habe ich Blue Record. Bei Saturn unter den neuen CDs gesehen. Die muss wohl heute rausgekommen sein. Blue Record und die hat 4 Punkte. Ja. Und dann was ein Album, was ich mir wohl auch noch holen werde, was ich schon lange, was ich mir wohl noch holen werde, worüber ich schon lange Zeit nachdenke, und zwar Thrice. Habe ich nicht verstanden. Thrice Beggars. Ach, T-H-R-I-C-E? Richtig. Ah ja, okay, dann weiß ich, was du meinst. Weiß ich zwar nicht, was das. Ich glaube, die waren auf irgendeiner. Visions-CD ist von denen, glaube ich, irgendwie ein Lied bei. Ja, Visions hat die mit 10 von 12 Punkten bewertet. Ja, aber das kann ich im Moment noch nicht so richtig zuordnen. 4 Punkte. Ja, 4 Punkte. Also insgesamt ein sehr, sehr schönes neues Design im WWE-Magazin. Auch mit den neuen Rubriken ist das sehr schön aufgelockert worden. Deshalb werde ich die jetzt auch erstmal abonniert lassen und werde diese Ausgabe hoffentlich mit viel Spaß lesen können. Das war schon. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Das war schon? Ja. Mehr CDs haben die da gar nicht besprochen. Es ist ja auch ein Wrestling-Magazin, ne? Ja, ist schon klar. Es ist halt eine Seite. Ja, das ist das so ähnlich wie bei TV-Spielfilmen. Ist auf jeden Fall gute CDs dran. Also interessant. Wundert mich auch. Hätte ich auch nicht gedacht, weil Ich hätte gedacht, Wrestling-Magazin, die können das normal, aber die haben meistens nicht so viel Ahnung. Und man sieht ja bei den Titelstücken, die WWE immer aussucht. Die sind sehr gut. Da sind ab und zu mal so gute Sachen wie Lynyrd Skynyrd oder Red Hot Chili Peppers dabei, aber da ist dann auch viel so ein Murks dabei, so 0815 Rockgeschichten, die eher langweilig sind. Die passen dann zwar zum Pay-Per-View ganz gut, die muss ich aber nicht auf CD haben. Nö. Ich hätte ja auch eher erwartet, irgendwelche Pay-Per-View-Themes, also das Album dazu, zum Beispiel Lynyrd Skynyrd, da im Review zu sehen. Ich fand die Titelmusik zu Hell in a Cell sehr gut. Monsters von Still Awake. Also aus dem Album. Ja, die habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Skelett. Bei der Lynyrd Skynyrd habe ich interessanterweise, da gab es sogar, als ich in Frankfurt bei dem Pixies-Konzert war, da habe ich mir in Frankfurt die Frankfurter Allgemeine Zeitung gekauft am Bahnhof. Und da war sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und das ist ja nun eine sehr anspruchsvolle Zeitung, die eigentlich nur so Hochkultur und sowas macht. Da war sogar auf der Kulturseite von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Kritik von dem neuen Lynyrd Skynyrd-Album, und die ist auch ziemlich positiv gewesen. Also hat denen auch ganz gut gefallen. Die ist auch sehr gut. Also das sind an sich anspruchsvolle und gut überlegte Texte, die dann auch wiederum nicht zu schwierig sind. Also es ist leicht gehalten und trotzdem sind die Themen halt sehr gut. Ja. Und sehr schöne Rockmusik. Ja. Ja. Aber was ich gar nicht wusste, und das war ein ganz interessanter Artikel in der FAZ, die Lynyrd Skynyrd, die haben ja wirklich diese Band, die haben ja ganz viele Schicksalsschläge hinter sich. Da ist ja nur noch einer, da musste man wahrscheinlich mal bei Wikipedia nachlesen, da ist ja nur noch einer von der Ursprungsbesatzung dabei. Da sind ja ganz viele Leute gestorben, und dann ist, glaube ich, die Band mal bei irgendeiner Tournee ist da mal ein Flugzeugabsturz gewesen, damals so wie bei dem Ric Flair. Weiß ich nicht, da sind ganz viele Unfälle gewesen. Mhm. Dachte ich, das wusste ich auch noch nicht. Das war ganz interessant. Ja, und damit wollen wir unsere heutige Sendung jetzt... Moment, wir müssen mindestens eine Geschichte müssen wir auf alle Fälle noch sagen. Es gab ja diese Woche auch noch im Wrestling eine traurige Nachricht. Da hast du bestimmt auch mitgekriegt. Und zwar ist der legendäre Manager Lou Albano gestorben. Wie du das vorhin erwähnt hattest, ja, das stimmt. Ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, 76. 70 Jahre nur alt geworden. 76 Jahre. Ja, der hatte, ich bin mir nicht sicher, der hatte irgendeine Krankheit, ich weiß nicht, ob es Krebs oder sonstiges war. Der war damals in den, ich kenne ihn aus den 80er Jahren. Der war in den, der hat zwar schon früher angefangen, aber die Zeit davor kenne ich natürlich nicht, da habe ich Wrestling noch nicht so verfolgt. Aber in den 80er Jahren war er in der WWF als Manager. Ich kenne ihn vor allen Dingen als Manager von den British Bulldogs. Da war er dabei, zum Beispiel bei WrestleMania 2 war das, glaube ich, als bei den British Bulldogs noch Ozzy Osbourne zum Beispiel in der Ringecke mit drin stand. Da war er immer der Manager dieses Teams. Und Lou Albano ist fürs Wrestling und für den Boom des Wrestling in den 80er Jahren indirekt mitverantwortlich. Denn Cyndi Lauper hat den mal irgendwann im Flugzeug getroffen, als sie noch nicht so richtig erfolgreich war. Und da sind die irgendwie ins Gespräch gekommen und da fand sie den ganz interessant. Und dann hat sie ihn für das Video von Girls Just Want to Have Fun quasi eingestellt. Da hat sie in dem Video den Vater von Cyndi Lauper gespielt. Und dann wurde ja dieser Song von Cyndi Lauper wurde ja Nummer 1 Hit weltweit, war ja ein Riesenhit. Da hat sie ihn noch in 2, 3 weiteren Videos eingestellt. Und dann später ist wohl über diesen Kontakt Cyndi Lauper quasi mit irgendwie zur WWE gekommen. Und dann gab es diese sogenannte Rock and Wrestling Connection. Und dann war die Cyndi Lauper auch mehrfach da in der Ringecke von Wendi Richter, die damals Ladies Champion bei WWF war. Und so hat dann Lou Albano im Prinzip da in den 80ern eine ganz wichtige Rolle gehabt. Ja, das Gimmick von dem war immer, dass er sich so ähnlich wie, also jedenfalls ab einer gewissen Zeit, da hat er sich dann so ähnlich im Stil gekleidet wie die Leute, die er dann gemanagt hat. Zum Beispiel als er die Headshrinkers, Arthur und Zika da gemanagt hat, hat er sich halt auch so ein bisschen wie diese Samoane angezogen. Und ja, der ist halt jetzt verstorben. Der soll wohl, das hat dann in einer Sendung jetzt kürzlich dann der Dave Meltzer erzählt, der soll wohl auch relativ verrückt gewesen sein. Also der ist schon ganz lange im Geschäft gewesen, der war wohl damals schon bei dem Vater von dem Vince McMahon immer mit im Geschäft und stand sozusagen so ein bisschen unter dem Schutz von Vince McMahon Senior. Und der hat wohl auch extrem viel getrunken und hat dann ziemlich viel Blödsinn gemacht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Vince McMahon hat den wohl auch mehrfach gefeuert, genau weil er so viel Unsinn gemacht hat. Und dann ist aber immer Vince McMahon Senior gekommen und hat gesagt, nee, der war schon so lange dabei, den kannst du nicht kündigen. Und der Lou Albano hat sich wohl daraus ein bisschen einen Scherz gemacht, auch Vince McMahon dementsprechend zu ärgern und sein Verhalten gar nicht zu ändern. Ja, der ist auf jeden Fall traurigerweise gestorben. Man hat den später noch mal ein paar Mal gesehen. Der war früher, als er aktiv war in den 80er Jahren, so ein richtig dicker. Und irgendwann hat man den dann mal auf Fotos gesehen, da war der vollkommen abgemagert und ganz dürr. Und das lag wohl an irgendeiner Krankheit, ich weiß nicht, ob der Krebs oder irgendwie sowas. So, und dann später soll er wohl dieses ganze Gewicht wieder sich angefressen haben und hat wohl auch die letzten Jahre dann irgendwie im Altenheim gelebt. Und damit beenden wir unsere heutige Sendung. Ich muss das Ganze ja noch irgendwann mal abspeichern. Ja, ganz kurze Geschichte. Nee. Noch eine, nee, wirklich, eine wichtige Geschichte, weil das heute stattfindet. Das wäre sehr wichtig auch... Ja, dann mach hin. Das ist auch ein Auftrag an dich, und zwar folgendes. Es gibt im Boxen, im Supermittelgewicht, gibt es jetzt ein Superturnier, wo 6 Boxer bis zum Jahre 2011 gegeneinander in einem Turnier antreten werden. Und das sind wirklich ziemlich gute Boxer. Und darunter ist unter anderem auch Arthur Abraham, der langjährige Weltmeister aus Deutschland oder für Deutschland. Der kommt ja ursprünglich mal von woanders, ist aber ja in Deutschland jetzt beim deutschen Boxstall. Und der ist bisher ja Mittelgewichtsboxer gewesen und der steigt jetzt eine Gewichtsklasse auf ins Supermittelgewicht und nimmt an diesem Turnier teil. Und der hat heute Abend einen Kampf gegen German Taylor in Berlin. Das ist der erste Kampf dieses Turniers. Gleichzeitig findet heute in England auch von Carl Froch der erste Kampf, ich glaube gegen Durrell oder gegen Andre Ward, das weiß ich nicht so genau, in England statt. Das heißt, heute sind die ersten zwei Kämpfe dieses Turniers. Bei dem Berlin- Wann werden die übertragen? Bei dem Berlin-Kampf von dem Abraham hatte ich auch erst kurzfristig überlegt, ob ich da hingehe, habe ich mich dann aber doch dagegen entschieden und gesagt, ich gucke mir das im Fernsehen an. Das findet heute Abend statt, leider erst relativ spät um 11 Uhr. Würde ich aber dringend empfehlen, dass du dir das anguckst oder aufnimmst und morgen guckst. Ja, ich habe hier meinen genialen iPod-Wecker. Dann werde ich mich da mal wach klingeln. Wenn ich schlafen sollte, dann werde ich mir das mal antun. Und damit schließen wir unsere heutige Sendung. Und ich kann das Wort gerade nicht aussprechen. Ich kann versprechen, dass das Sounds... Das ist aber auch schwierig. Versprechen ist ja ein schwieriges Wort, ne? Nee, mir fällt das gerade nicht ein. Ich kann... Du musst ja jetzt eigentlich nicht noch zu einer Geburtstagsfeier, du musst nicht warten. Ich kann versprechen, dass Sounds 2 nächste Woche hundertprozentig im ersten Teil der Woche erscheinen wird. Und das damit ist eine zweieinhalbstündige Sendung, oder? Ja, und damit beenden wir unsere heutige Sendung. So, Thomas verabschiedet sich von euch. Tschüss. Und ich sage auch Tschüss. Tschüss und Tschüss und Tschüss.